Es muss eins von diesen sein. Augenblick mal. Ja, da steht es. Hetford Bounty. Das ist es. Gott sei Dank. Natürlich das Letzte. Wartet, bleibt, wo ihr seid. Sieht ziemlich klein aus. Findet ihr nicht? So. Kann mir einer das Zeug anreichen? Ja, ich... John, mein Schatz, könntest du vielleicht auch etwas tun? Was? Könntest du mir dein Gepäck anreichen, bitte? Ich würde es gerne verstauen, wenn du nichts dagegen hast. Danke vielmals. Ich möchte noch mal sagen, es tut mir leid, dass ihr auf mich warten musstet. Es tut mir leid, dass ihr 2,5 Stunden in der Kneipe sitzen musstet. Es tut mir außerordentlich leid, dass wir als Folge davon unsere Ferien mit 4 Stunden Verspätung beginnen. Und es tut mir noch mehr leid, dass wir dieses verdammte Boot hier mitten in der Nacht beladen müssen. Oh. Pass doch auf! Aber es war nicht allein meine Schuld. Keith, die Leute auf den Booten da hinten wollen schlafen. Weißt du schon, es war nicht allein Keiths Schuld. Nein, er kann nichts für die Zugverspätung. Dankeschön. Darf ich dir an Bord helfen? Danke, ich komme selbst zurecht. Gut, Madame, komm selbst zurecht, wie Madame wünschen. Oh, verdammt, verdammt nochmal. Hilf ihr doch, Alistair, hilf ihr. Kann ich dir irgendwie helfen? June? Sie braucht keine Hilfe. Du hast doch gehört, was Madame gesagt hat. June, lass mich bitte. Ich komme allein zurecht. Willkommen an Bord, Liebling. Ich habe dir gesagt, Kies, morgen früh fahre ich auf dem schnellsten Weg nach Hause. Gut. Danke, Emma. Kann ich dir die Sachen abnehmen? Oh Gott, das ist doch nicht zu fassen. Ich fasse es einfach nicht. Was um alles in der Welt ist das? Der Erste-Hilfe-Kasten. Auf alles vorbereitet? Man kann nie wissen. Ich habe versucht anzurufen. Als ich merkte, dass ich mich verspäten würde, habe ich versucht anzurufen. Ich versuchte anzurufen, damit ihr ohne mich aufbrecht. Aber da wart ihr natürlich schon weg. Also, ich bin wirklich nicht Jesus, oder? Ich kann nicht voraussehen, dass Züge entgleisen. Das kann doch nur ein Witz sein. Das kann doch wirklich nur ein Witz sein. Was ist das? Schwimmwesten. Oh, sind die nötig? Doch, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Das kann doch einfach nur ein Witz sein. Wenn die denken, dass irgendjemand bereit ist, in dieser Besenkammer zu schlafen. Also pass auf, Liebling. Hast du das gesehen? Wir wissen, du bist entschlossen, alles mies zu finden. Nein, ganz im Ernst. Hast du dir das angesehen? Ja, du hast gesagt, was du zu sagen hast. Schluss jetzt. Nein, bitte sieh dir das an. Ich möchte, dass du dir das ansiehst. Ich brauche mir das nicht anzusehen. Ich weiß, wie es da aussieht. Ich habe dieses Boot eigenhändig ausgesucht. Ich habe es ausgesucht und bestellt. Du hast doch nicht dieses Boot bestellt. Du hast doch ein ganz anderes Boot bestellt. In Ordnung. Ich habe ein sehr ähnliches Boot bestellt. Du hattest ein größeres Boot bestellt. Das hat der Maschinenschaden. Hat der Mann gesagt, du hast es doch selbst gehört. Ich habe gehört, wie der Mann dich mit lahmen Entschuldigungen... Kommt, ihr zwei, es ist spät. Und das ist alles, was ich gehört habe. Alistair, würdest du dein Gepäck herüberreichen? Ja, danke. Emma, wenn du was zu lachen haben willst, dann zieh dir diese Hundehütte an, die sie lächerlicherweise als Salon bezeichnen. Mach ich. Nein, ganz im Ernst. Das ist der übelste Witz, den ich je gehört habe. 4 Personen sollen hier 12 Tage zusammenleben. Das überleben wir nicht. Immer dasselbe mit ihr. Es ist immer dasselbe. Glückliche Urlaubstage. Hm? Es ist immer dasselbe mit ihr. Was für eine süße kleine Küche. Kombüse. Man nennt das Kombüse, meine Liebe. Auf Booten heißt das Kombüse. Oh, also dann eine entzückende kleine Kombüse. Süß. Ich habe versucht anzurufen. Ich weiß wirklich nicht, was ich sonst noch hätte tun sollen. Ah, June! Zufrieden? Wenn du gerne auf Leichtbauplatten schläfst, wunderbar. Großartig, das freut mich. Die Toilette lässt allerlei zu wünschen übrig. Aber ist das die einzige hier? Mein Gott, nein, auf dem Vorschiff sind noch 7 andere. Such dir eine aus. Was ist mit der Dusche? Hast du die Dusche gesehen? Ja, ich kann es kaum erwarten, mich darunter zu hocken. Nein, im Ernst, Kies, Spaß ist Spaß. Aber es tut mir leid, morgen früh gehe ich von Bord zurück nach Hause. Gut, es sind deine Ferien. Mach, was du willst. Entschuldige bitte. Das sind nicht meine Ferien. Meine Ferien, wenn ich welche habe. Werden in einem komfortablen Hotel stattfinden. Irgendwo, wo es warm ist. Mit einem anständigen Bett. In einem Raum groß genug, dass man darin atmen kann. Aber nicht in einem schwimmenden Kaninchenstall auf einem Abwasserkanal. Fabelhaft. Ist sie nicht fabelhaft? Großartig, mit ihr verheiratet zu sein. Ein Mordspaß. Das habe ich immer besonders an ihr geliebt. Ihren fabelhaften Sinn für Humor. Okay, Keith. Von allen Frauen auf der Welt. Es ist okay. Warum macht man sich solche Mühe, Freund? Warum? Ganz vorne gibt es einen entzückenden kleinen Schlafraum. Vorschiffskajüte. Man nennt das die Vorschiffskajüte. Ja, süße kleine Betten. Kojen. Kojen. Ich finde es ausgezeichnet, wie die den Platz ausgenutzt haben. Sehr clever. Dankeschön, Emma. Das ist Musik in meinen Ohren. Endlich jemand, der sich freut. Nun, man muss das Beste daraus machen, nicht wahr? Was ist da unten? Wir sollten versuchen, morgen möglichst früh loszukommen, nicht? Sehr früh, wenn der Fluss am schönsten ist. Bevor die Massen auf den Beinen sind. Mir recht, ja. Was wert mit... June? Ach, das geht in Ordnung. Bedeutet gar nichts. Du kennst June. Oh, ja, ja. Eine hübsche Kabine, wirklich schön. Ja. Sie wird sich schon bekrabbeln. Ach ja. Das Bett da unten ist gar nicht schlecht. Koje, ein bisschen uneben. Hübsches kleines Schiff das, nicht wahr? Hübsches kleines Schiff. Der Urlaub wird toll, Alistair. Ja, sicher. Nein, wirklich. Es wird aufregend werden. Eine richtige Herausforderung. Ist dir klar, dass das unser erster Urlaub seit 4 Jahren ist? Wirklich? Nicht zu glauben, was? 4 Jahre. Und ich werde es genießen. Mit oder ohne June? Ich habe gerade gesagt, das wird ein aufregender Urlaub, Emma. Oh ja. Auf zu neuen Ufern. Falls wir nicht untergehen. Untergehen? Hiermit? Welchen Weg nehmen wir? Strom ab oder aufwärts? Strom aufwärts natürlich. Wie weit fahren wir? Bis zur Armageddonbrücke, da ist Schluss. Also bis gleich. Okay. Gute Nacht. Gute Nacht, Emma. War deine Sitzung erfolgreich? Ich denke, wir haben es geschafft. Ich glaube wirklich, wir haben es geschafft. Das wundert mich. Ich sage dir, eine kleine Firma wie die unsere, eine kleine Fabrik mit niedrigen fixen Kosten und vergleichsweise niedrigen Löhnen muss es schaffen, gar keine Frage. Auf unserem Sektor sind wir ohne Konkurrenz. Wunderschön gebautes hier. Meinst du nicht auch? Ja. Also egal, für die nächsten 12 Tage ist die Firma Martin Cooks Problem. Überlass alles ihm. Hoffentlich geht das gut. Pass auf. Ich habe Martin Cook eingeschärft, auch nicht einen Zentimeter von der Direktionslinie abzuweichen. Und wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gibt von irgendwelchen Arbeitern, egal ob es sich dabei um Ray Duffy oder einen von seinen Gewerkschaftsfritzen handelt, Cook soll sich strikt an die Vorschriften halten. Es wird Zeit, dass wir die Zähne zeigen, Alistair. Die bekommen nichts mehr umsonst. Wenn sie was wollen, dann müssen sie dafür arbeiten. Ha, ihr habt ja hier eine Luke. Ihr könnt euch die Sterne ansehen, während ihr... Oh, hallo. Oh, Entschuldigung, meine Liebe. Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass Frauen noch immer sowas tragen. Kein heißes Wasser. Jedenfalls kein Grund zur Aufregung. Ich dachte, das würde dich interessieren. Ich habe das Ganze unter Kontrolle, also kein Grund zur Aufregung. Hast du gehört? Ich habe gesagt, es gibt kein heißes Wasser. Es wird auch keins geben. Wir müssten den Motor laufen lassen, dann kommt das heiße Wassersystem in Gang. Nun, ist das nicht das entzückendste kleine Boot, das man sich vorstellen kann? Wann können wir also mit heißem Wasser rechnen? Gegen 10 Uhr morgen früh. Dann sei bitte so freundlich und komm mir nicht zu nahe. Also, Verehrteste, ich werde jetzt nicht den Motor anwerfen. Es ist mitten in der Nacht. Was erwartet sie von mir? Soll ich jetzt den Motor starten und alle Leute aufwecken? Glaubst du denn beiden, wird das hier gefallen? June genießt es bereits. Sie kommt sich ungewöhnlich schlecht behandelt vor. Ich denke genauso an Emma. Sie fühlt sich wohler in der Stadt. Sie zieht das schützende Gehäuse vor. Dann kann sie unten bleiben und June Gesellschaft leisten. Naja. Also wenn es morgen ganz früh losgehen soll, dann verschwinde ich jetzt besser. Ja, wir sollten beide. Also dann, schlaf gut. Du auch. Fabelhafter Urlaub. Das wird ein fabelhafter Urlaub. Auf geht's, auf geht's. Alle Mann an Deck. Was? Klar zum Ablegen. In Ordnung, okay. Sag dem Smoothie, sie soll alles wegräumen, aber plötzlich. Ich möchte die Pentenbrücke spätestens um 12 Uhr mittags ansteuern. Am Spätnachmittag sollten wir denn die Schleuse bei Trill erreicht haben. Wo? Trill, T-R-I-L-L. Ah, ja, ja. Okay, dann los. Mal sehen, wie es klingt. Los, meine Schöne. Fahren wir schon? Beinahe. Emma, hörst du das? Hör dir das an. Alistair, pass am Heck auf. Was? Pass am Heck auf, schau nach, ob die Kühlung arbeitet. Wo? Da komm schon, sieh nach. Okay. Alles verstaut? Ich glaube schon. Es wäre besser, du wärst dir sicher. Wenn wir unterwegs sind und du glaubst nur, dass alles verstaut ist, wirst du unter herumfliegendem Geschirr begraben. Wie sieht's aus? Hervorragend. Was sollte ich eigentlich kontrollieren? Siehst du, wo der Rauch rauskommt? Ja. Also, da sollte auch Wasser herauskommen. Das bedeutet dann, dass das Kühlwassersystem funktioniert. Muss man immer als erstes kontrollieren. Sonst wird der Motor zu heiß und dann, rups, die Maschine explodiert unter dir. Ach du lieber Gott. Bleib da. Fertig zum Ablegen. Okay. Wenn ich das Kommando gebe. Warte, bis ich das Kommando gebe. Also gut. Ab geht die Post. Okay. Ablegen. Lass die Leine nicht durchs Wasser schleifen. Du beschädigst die Schraube. Mein Gott, das fehlt ja uns noch. Ordentlich aufrollen. Ja. Und schon sind wir unterwegs. Folgsam wie ein Hündchen. Das ist Leben, was? Oh ja. Oh, unser Kapitän, wie aus dem Bilderbuch. Du musst zugeben, es ist fabelhaft. Gib's zu. Kann ich mich da vorn ausbreiten? Ja, natürlich, dafür ist es ja da. Das ist das Sonnendeck. Also wirklich, Kies, es ist nicht die Queen Elizabeth. Tolle Sache auf dem Fluss. Ein tolles Gefühl von Kameradschaft. Ja. Das gibt es nur auf dem Fluss. Fehlt nur noch das gemeinsame Lagerfeuer. Die Hetford-Ziegelei. Was? Die Hetford-Ziegelei. Steuerbord quer ab. Na sowas. Kaffee. Ich dachte, ihr könnt's brauchen. Ah, danke schön, meine Liebe. Ein Löffel Zucker. Genau. Du musst dir keine Schwimmweste anhaben. Ich weiß, aber ich fühle mich sicherer so. Wir sind hier ziemlich sicher. Ich weiß, trotzdem fühle ich mich sicherer so. Das ist alles. June. Hallo. Kaffee? Nein, danke. Jetzt nicht, es ist noch zu früh. Alistair? Ja? Kaffee? Oh, vielen Dank. Was hast du denn da an? Meine Schwimmweste. Das brauchst du hier nicht, oder? Wahrscheinlich nicht. Sie braucht doch ihre Schwimmweste nicht, oder? Nein. Hat sie ihre Schwimmweste an? Ja. Süß. Ich fühle mich sicherer so. Das ist alles. Ich weiß nicht, warum man da um so ein Theater macht. Aha. Da ist ein Haubentaucher. Könnt ihr sehen? Ein Taucher da. Ja. Liebling? Was? Ein Haubentaucher da, siehst du? Och, nun ist er im Schilf verschwunden. Ein was? Ein Haubentaucher, ein kleiner Vogel. Kies, wirklich, du musst uns nicht alles und jedes zeigen, das ist langweilig. Passt auf eure Köpfe auf, eine Brücke kommt. Das ist die Eisenbahnbrücke. Wirklich? Die Pendant-Hetford-Linie, nicht mehr in Betrieb. Der Zug geht nur noch bis Beecham. Was war das? Eine Brücke. Oh, ja. Gibt's eine Möglichkeit für mich zum Einkaufen? Wir brauchen Brot und Milch und sowas. Siehst du, was da hinten gerade auftaucht? Ja. Das ist die Pendenschleuse, da lege ich an. Du kannst im Ort einkaufen. Oh, super. Aha, da ist sie. Hallo, Mrs. Hatfield. Guten Morgen. Wer ist da? Mrs. Hatfield? Ja, in der Tat. Die bewunderungswürdige Vanessa. Guten Morgen, Mrs. Hatfield. Was macht Mrs. Hatfield hier? Ich habe mit ihr verabredet, dass sie uns hier trifft. Ja, aber was tut sie hier? Ich habe sie angewiesen, Bericht zu erstatten. Wie oft? Jeden Tag. Jeden Tag? Falls es nötig ist. Heißt das, dass sie den ganzen Weg hin und zurück von... Hör zu, Alistair, bitte. Du bist der Letzte, der mich darüber belehrt, wie man die Firma leitet. Verstanden? Ja, aber... Ich möchte eines sagen. Solange Leute wie Martin Cook zeitweilig den Betrieb leiten und solange Scharfmacher wie Ray Duffy darin frei herumlaufen, brauchen wir Leute wie Mrs. Hatfield, die mir jederzeit Bericht erstattet. Wenn es sein muss, stündlich, okay? Ich meine nur, es ist eine gewaltige Tour für Sie. Das ist alles, was ich sagen wollte. Wir bezahlen Sie. Sie tut das, was man ihr sagt. Guten Morgen, Mrs. Hatfield. Sie sehen sehr sommerlich aus. Danke, Mrs. Taylor. Schöner Tag heute, finden Sie nicht? Guten Morgen, Mr. Taylor. Guten Morgen, Mr. Wingate. Guten Morgen, Mrs. Hatfield. Ich habe einige Sachen im Auto, die Sie unterschreiben müssen. Okay, Mrs. Hatfield, wir kommen längsseits. Augenblick. Alistair. Kannst du bitte die Bugleine übernehmen? Ja, okay. Nein, die Bugleine, vorne. Oh, ja, ja. Ich habe ein paar Landratten an Bord. Es tut mir leid, Mrs. Hatfield. Nun, Sie werden bald Seebeine bekommen, da bin ich ganz sicher. Was machen wir? Wir halten, um mit Mrs. Hatfield zu reden. Ich vermute, ihr drei habt ja eine Sitzung. Wahrscheinlich. Okay, Achtung, Alistair. Okay, ein bisschen näher ran. Oh, Mrs. Hatfield. Guten Morgen, Mrs. Hatfield. Morgen, Mrs. Wingate. Alistair, sobald Mrs. Hatfield die Leine hat, läufst du nach Achtern und hältst dich doch bereit, mit der Heckleine an Land zu springen, okay? Ja, ich glaube. Das sieht hübsch aus. Ich mag es. Was ist das? Meine Schwimmweste. Hübsche Farbe. Müssen Sie das tragen? Ja. Fangen Sie, Mrs. Hatfield. Hoppla, daneben. Fabelhaft. Entschuldigung. Es geht leichter, wenn du nicht auf der Leine stehst, Alistair. Entschuldigung. Also, nochmal. Gut gemacht, Alistair. Okay. Halten Sie fest, Mrs. Hatfield. Ja, mach ich. Achtung für die Heckleine. In Ordnung. Das ist die Hölle. Als ob man in der Hölle wäre. Sie treiben hinten ab, merken Sie das? Ja, das ist okay. Ich kann das ausgleichen. Ich gleiche das aus. Oh! Langsam, langsam. Was soll das Alistair? Ganze? Entschuldigung. Sie treiben immer noch ab. Ja, aber warum treiben wir ab? Wir sollten an Land treiben. Tut mir leid, Mr. Taylor, aber Sie treiben in die Flussmitte. Ja, weil Sie die Bugleine einholen, Mrs. Hatfield. Nicht die Leine einholen. Sie müssen Leine lassen. Lieber Gott, Kies, sprich bitte normal. Vielleicht, wenn du das Steuerrad anders herumdrehst. Einen Augenblick, einen Augenblick. Wir treiben in die Flussmitte, ist dir das klar? Ich weiß, eine Sekunde. Kies! Oh Himmel! Hör doch auf damit! Ich kann nicht anders, ich muss die Drift ausgleichen. Du ziehst die arme Frau ins Wasser. Mein Gott! Also gut, belegen! Machen Sie fest, Mrs. Hatfield! Beeilen Sie sich! Wir versperren die Fahrrinne. Da ist eine ganze Schlange vom Boot und direkt hinter uns. Ja, schon gut, schon gut. Übernimm das Ruder. Ich? Halt das Hartbackbord. Hartbackbord? Es tut mir leid, hier ist nichts zum Festmachen. Poller! Am Poller! Ich habe keinen Poller! Mein Gott, was ist mit den Leuten los? Jeez, du hast doch gehört, sie hat keinen Poller! Hier, nimm den Bootshaken, Alistair. Versuch uns zum Ufer zurückzustoßen. Ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier soll. Es tut mir leid, Mr. Taylor. Ich muss loslassen. Nein, nicht loslassen! Gut, im Backbordkasten muss ein Notanker sein. Ein was? Bitte schon, sei so gut. Entweder den Notanker oder die Belegbolzen. Da müssen Belegbolzen sein. Dann wickelst du dein Bolzen belegen. Belegbolzen! Okay, okay. Nur einen Augenblick. Ich komme nicht auf den Grund damit. Emma, gib uns ein bisschen Fahrtachter aus. Sehr langsam, okay? Sehr behutsam. Ich weiß nicht, wovon er spricht. Ich verstehe kein Wort. Mrs. Hatfield, bitte, würden Sie bitte nicht an der Leine ziehen. Ziehe nicht, Mr. Taylor. Es zieht mich. Oh mein Gott. Emma, zum Teufel, was machst du? Entschuldigung. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Okay, ich hab das Seil. Hört mit dem Toten auf, verdammte Idioten! Wir tun, was wir können! Es scheint, dass die Kameradschaft auf dem Fluss ein bisschen nachgelassen hat. Also, alle mal herhören. Würdet ihr bitte auf das hören, was man euch sagt, und das tun, was man euch sagt? Einfach nur das tun, was ich euch sage. Keith, wir haben keine Ahnung, wovon du sprichst. Wir verstehen dieses seemännische Kauderwelsch nicht. Ach, du lieber Gott. Ich habe eine Bootsladung Idioten, rasende, hirnlose Idioten. Ich glaube, wir bewegen uns tatsächlich landeinwärts. Das hast du gemacht, Emma. Glaubst du? Hier, Belegbolzen. Das nennt man Belegbolzen. Werfen verstanden? Sie das Tau herüber, Mr. Wingate. Vielleicht kann ich es fangen. Okay. So ein Pech. Oh, Entschuldigung. Also, nochmal. Warum kann er nicht das machen, was man ihm sagt? Ich habe es. Ach. Alistair, das hast du gut gemacht. Ja. Ist ja nicht zu fassen. Bitte stell den Motor ab. Nur den Schlüssel umdrehen. Emma, hast du gesagt, dass du einkaufen gehst? Wir brauchen ein paar Sachen. Ich komme mit, nur runter von dieser stinkenden Badewanne. Tut mir leid! Entschuldigung! Sie haben Papiere, die unterschrieben werden müssen? Ja, ich hole sie, Mr. Taylor. Sie sind im Auto. Hat Mr. Cook alles in der Hand? Doch, bis jetzt sind keine Probleme aufgetaucht. Mr. Duffy hat für heute Nachmittag 3 Uhr eine Besprechung mit ihm verabredet. Aha. Ich werde versuchen, bis dahin zurück zu sein. Mr. Duffy verabredet Besprechungen, ach so? Ja, er war heute früh bei mir im Büro. Das habe ich mir gedacht. Oh mein Gott. Bestellen Sie Mr. Cook, dass er meine volle Unterstützung hat, Mr. Duffy zu sagen, wohin er sich seine Forderungen stecken kann. Ja, Mr. Taylor. Keith, als erstes sollten wir herausfinden, ob Ray Duffy die Stimmung der anderen Arbeiter repräsentiert. Mr. Duffy repräsentiert immer nur Mr. Duffy. Stimmt's, Mrs. Hatfield? Ich glaube, Mr. Cook denkt das. Er macht einen sehr entschiedenen Eindruck. Guter Mann. Übrigens Mr. Duffy auch. Na, ich gehe schon mal zum Auto. Ich bin immer noch der Meinung, wir hätten jemand anderen als Cook mit der Vertretung betrauen sollen. Cook ist in Ordnung. Er hat das Hirn eines kastrierten Papageis, so. Aber er ist in Ordnung. Wir sind unterwegs. Emma! Komm schon. Einen Augenblick, hört mal, Kinder. Bevor ihr geht, ganz kurz Folgendes, Joan, bitte. Es dauert nicht lange. Ich möchte was sagen, solange Mrs. Hatfield nicht da ist. Emma! Ja? Nun, passt auf. Ich möchte eines klar machen. Ich will ja nicht den Boss spielen, aber... Auf See gibt es eine Grundregel. Auf Flüssen genauso. Also bitte bring's hinter dich. Egal auf welchem Boot, es kann nur einen Kapitän geben, okay? Ja, gut. Ja, als nächstes müssen wir alle stramm stehen. Ach, nur mal halblang schon, das habe ich nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt, Tom. Nein, das hat er nicht gesagt. Alles, was ich gesagt habe, ist, wir brauchen ein Mindestmaß an Ordnung. Das ist alles. Ja, schon gut. Ei, ei, Sir. Bitte wegtreten zu dürfen. Was soll das? Was soll das, frage ich. Ich habe doch nur gesagt, wir brauchen hier ein bisschen Ordnung oder wir enden im Wehr. Mehr habe ich nicht gesagt. Ja, einverstanden. Du bist der Kapitän. Emma? Wenn ihr das beide so wünscht, ich bin einverstanden. Also gut. Alistair, komm bitte. Es kann sein, dass du eine Geschecksgegend zeichnen musst. Emma? Ja? Sei doch ein Engel und tu uns noch einen Gefallen. Ja, was? Mach uns doch bitte noch einen Kaffee, bevor du gehst. Ei, ei, Sir. Du bist ein Schatz. Das ist doch in Ordnung, wenn er Kapitän ist. Meinst du nicht? In Ordnung? Wenn du es so willst? Alistair, kannst du nicht schlafen? Ich glaube, das halte ich nicht lange aus. Es geht anscheinend nicht besonders gut mit den beiden. Ja, scheint so. June hat mir auf dem Weg in den Ort einiges erzählt. Es geht offenbar alles schief. Arme June. Armer Keith. Ich dachte, du hast aufgehört. Ach, lass doch. Es ist wieder passiert heute. Was? Mit Taylor. Er hat sich selbst zum Kapitän ernannt. Das war ganz selbstverständlich für ihn. Er hat dich nicht einmal gefragt. Mich? Ich möchte nicht Kapitän sein. Warum nicht? Weil ich nichts davon verstehe. Also er doch auch nicht. Wieso kann er uns kommandieren? Ist doch nicht sein Boot allein. Wir haben es zusammen gemietet. Es ist unser Boot. Jeder hat seinen Teil dafür bezahlt. Ich glaube, du bist ein bisschen zu empfindlich. Es ist dasselbe wie mit der Firma. An sich seid ihr gleichberechtigte Partner. Man sollte es nicht glauben. Du und Martin Cook, ihr seid doch nur untergeben. Das sind wir nicht. Oder nur, weil wir es so wollen. Wir sind gute Zweite. Ich glaube nicht, dass du das bist. Nein? Nein. Ich hätte dich nicht geheiratet, wenn ich das je gedacht hätte. Ich habe dich geheiratet, weil ich dachte, du kannst führen. Aha. Ja, das habe ich nicht gewusst. Schmeckt dir die Zigarette? Nein. Dann rauch sie nicht. Ich hab's nötig. Mhm. Alistair? Zur Stelle. Wenn ich in... Wenn du glauben würdest, ich sei in großer Gefahr. Sagen wir, ich... Wenn ich dich jemals brauchen würde, wenn ich in großer Gefahr wäre. Und du müsstest mich irgendwie beschützen vor irgendwas oder mich verteidigen. Was würdest du tun? Ich meine, wenn es wirklich gefährlich für dich wäre. Wahrscheinlich würde ich weglaufen. Wirklich? Das würdest du nicht tun, oder? Ich weiß nicht. Ich hoffe sehr, du würdest nicht weglaufen. Ich weiß nicht, was ich tun würde. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin kein Held, weißt du? Na Gott, du hast mich doch nicht geheiratet, weil du geglaubt hast, ich bin, außer dass ich eine Führernatur habe, auch noch ein Held. Das ist zu viel und außerdem ein bisschen aus der Mode. Ich habe nicht gewusst, dass Frauen darauf noch stehen. Der weiße Ritter, hoch zu Ross. Es ist manchmal ganz schön, davon zu träumen. Bitte träume in dem Zusammenhang nicht von mir. Ich habe Angst vor Pferden. Oh, Alistair. Es wäre wahrscheinlich besser gewesen, wenn wir alleine gefahren wären. Ja, ich habe mit dem Gedanken gespielt. Nur wir beide. Du und ich. Und warum hast du es nicht vorgeschlagen? Ich glaubte, du wolltest mit Keith zusammen sein. Und ich dachte, du würdest dich nach 2 Wochen mit mir allein vielleicht langweilen. Nur wir zwei. Das wäre schön gewesen. Ich hätte es vorschlagen sollen, nicht wahr? Weißt du, ich hatte diese Idee, diesen Tagtraum. Wir würden diesen Fluss aufwärts fahren bis zu einer Insel. Irgendwo. Eine sehr kleine Insel. Unbewohnt und dann, ich weiß nicht. Was? Wir würden schwimmen. Vom Boot aus. Und wir würden zu dieser Insel schwimmen und... Und dann? Wir würden da ein bisschen herumsitzen. Irgendwie. Oh. Ist das alles? Ja, schon. Ich bin eine schlechte Schwimmerin, das weißt du. Ja. Ich glaube, sie schlafen jetzt. Sollen wir es auch versuchen? Liebst du mich noch, Alistair? Ja. Willst du mich immer noch? Ich meine körperlich. Ja, ja. Sicher. Entschuldige bitte, ich hätte nicht... Ist schon gut. Nein, ich meine, ja, ist etwas schwierig hier auf dem Boot, aber... Schon gut, du musst nicht... Ich wollte sagen, wenn ich es nicht versucht habe, dann... Nein, ich bin nicht... Also, das hat nichts. Das hat nichts mit dir zu tun. Bestimmt nicht. Nein, das habe ich nicht gemeint. Gut, weil das nicht stimmt. Ich weiß. Wirklich? Mach dir keine Gedanken. Nein. Mach dir keine Sorgen um mich. Nein. Alle Mann an Deck! Hoch das Bein! Augenblick! Wir sind noch beim Frühstück. Um 8:50? Ich habe schon um 7 gefrühstückt. Ah ja, wir haben es gehört. Beeil dich, Emma! Klar zum Ablegen! Ich komme! Du übernimmst die Bugleine, Alistair die Heckleine. Das ist die hier, stimmt's? Ja. Gut. Vergesst die Belegbolzen nicht. Okay. Und schon sind wir unterwegs. Es wird wieder heiß heute. Ja. Gehst du hinunter? Ja, kurz. Na, tu doch Speck in die Pfanne, mach dem Kapitän ein Sandwich. Sei so lieb. In Ordnung. Wir müssen uns etwas beeilen heute Morgen. Ich habe veranlasst, dass Mrs. Hetfield uns gegen Mittag an der Gessingschleuse trifft. Aha. Ja, dich betrifft das ja wohl nicht, muss ich annehmen. So wie du dich in diesen Tagen für die Firma interessierst. Ich bin interessiert. Sollte man nicht glauben. Ich bin noch nicht mit allem einverstanden, was passiert. Das ist alles. Musik. Was ist das für Musik? Kassette? Johann Sebastian Bach. Sehr seemännisch, hübsch. Ich habe einige Kassetten aus meiner James-Lars-Sammlung mitgebracht. Die hören wir dann später. Ja. Guten Morgen schon. Es ist dreckig hier. Es kann nicht schaden, das Deck heute Abend zu putzen. Ja, ich kann dir helfen, wenn du möchtest. Ach so, ich dachte, du meldest dich freiwillig. Ich soll hier wohl alle Arbeit allein machen. Wer will da Kapitän sein? Nein, ich übernehme meinen Teil. Gut, dann übernimmst du das Deck. Das Sandwich. Ah, Arbeitsteilung. Ich steuere, du übernimmst die Arbeit an Deck und Emma kocht. Danke, mein Engel. Boote sind wie die Gesellschaft in klein. Jeder hat eine Rolle. Jeder hat seine Funktion. Was ist deine Funktion, June? Verzierung. Nichts als Verzierung. Na schön. Dann bin ich eben auch ein bisschen Verzierung. Nur ein bisschen. Ja, leg dich auch ein bisschen in die Sonne. Nein, ich will nur sitzen, das reicht. Hast du abgewaschen? Noch nicht. Ich mache das. Oh, danke schön. Ha, Arbeitsteilung, verstehst du? Arbeitsteilung. Ach, ach. Guten Morgen! Wieder schön heute, ja? Ja? Ja, gehören beide zu mir. Manche hat sie, hä? Lieber Gott, hör dir das an. Er wird kaum mit einer von uns fertig. Der Himmel helfe ihm, wenn er jemals zwei haben sollte. Gute Fahrt! Ahoi! Das halte ich nicht 10 Tage aus. Nein? Weißt du, dass ich seit 2 Nächten nicht geschlafen habe? Nein. Ist das Bett unbequem? Es ist bestimmt nicht das Bett, mein Schatz, ganz sicher nicht. Du kannst nicht das verdammte Bett dafür verantwortlich machen. Nein. Weißt du, dass ich mich vor ihm ekle? Ist das nicht schrecklich? Ich finde ihn durch und durch eklig. Das stimmt doch nicht, June. Ach, Emma, er ist so, so grob und unbeschreiblich. Ein widerlicher Mann. Weißt du, Emma, dass es tatsächlich Männer gibt? Und die gibt es wirklich. Die Frauen verstehen. Ich meine, intim. Wenn die mit einer Frau schlafen, dann um dieser Frau ihre Liebe, ihre Verehrung zu zeigen. Ach Gott, nein, wirklich ehrlich, Emma, es gibt Männer mit Fantasie, Männer mit Finesse, Männer mit Stil, Männer mit Savoir-faire. Ja, das ist es. Eben nicht unsensible, sexuell ausgehungerte. Warum macht er das immer? Da ist sie! Alles klar zum Anlegen! Alle Mann an Deck zum Anlegen! Nun geht das wieder los. Das ist doch nicht schon wieder Mrs. Hetfield? Sieht so aus. Wenn ich ihn nicht so genau kennen würde, würde ich denken, die beiden haben was miteinander. Sind wir da? Bin noch eine Meile bis zur Gessingschleuse. Aus irgendeinem Grund ist sie heute früher. Uhu. Guten Morgen! Guten Morgen, Mrs. Hetfield! Guten Morgen, Mrs. Hetfield. Hallo. Guten Morgen, Mrs. Hetfield. Guten Morgen, Mr. Wingate. Brauchen wir die Bolzen wieder, Mrs. Hetfield? Nein, hier sind Ringe. Wunderbar. Achtung für Vor- und Achterschiff. Okay. Also gut, Emma, schieß los. Gut gemacht. Okay, Alistair, ich fange. Achtung. Also einen Augenblick. Augenblick, Alistair. Ich habe kein Kommando gegeben, die Heckleine zu werfen. Bitte warte auf mein Kommando. Entschuldigung. Zu spät! Du lieber Gott, was für eine Mannschaft! Finden Sie nicht, Mrs. Hetfield? Was für eine Mannschaft! Wird jeden Tag besser, Mr. Taylor! Kommen Sie an Bord? Nun, Mr. Taylor, ich denke, Sie möchten vielleicht doch lieber an Land kommen. An Land kommen? Um mit Mr. Cook zu sprechen am Telefon. Warum? Verdammt nochmal, was ist los? Nun, ich fürchte, Mr. Cooks Besprechung gestern mit Mr. Duffy war ziemlich heftig. Hauptsächlich, weil Mr. Cook nicht akzeptierte, dass Mr. Duffy im Namen vieler sprach. Nicht nur für sich selbst. So tat er das, tatsächlich. Ich denke, ja. Ich verstehe. Jetzt fängt er an zu wühlen, die übliche Geschichte. Warten Sie, ich hole mein Jackett. Lass dich nicht provozieren. Ich mache damit Schluss. Ein für alle Mal. Ich glaube immer noch, dass eine Lösung möglich ist. Selbst jetzt noch. aber die Leute haben sich sehr festgelegt. Vielleicht ist es besser, wenn einer von euch beiden zurückfahren würde. Besser jedenfalls, als nur zu telefonieren. Nun ja, das wäre natürlich ideal. Also, man möchte natürlich nicht den Urlaub stören, aber es ist ernst. Alistair. Hm? Glaubst du nicht, du solltest zurück versuchen, das in Ordnung zu bringen? Ach, nein, nicht ich. Keith sollte fahren. Warum nicht du? Ich kann da nichts tun. Nun, Tatsache ist, Mr. Wingate, dass Sie sich unterschätzen. Sehen Sie, ich denke, möglicherweise wären Sie, nun, ich zögere zu sagen, besser als Mr. Taylor. Das siehst du. Nein, es ist wirklich, wirklich nicht mein Gebiet. Keith ist der Richtige. Also gut, wo ist das nächste Telefon? Da ist eines genau im Ortseingang. Wir haben gerade überlegt, ob nicht vielleicht Alistair zurückfahren sollte. Zurückfahren? Um zu sehen, ob er die Lage beruhigen kann. Du möchtest zurück? Nein, nicht wirklich. Dann fahr zurück, wenn du willst. Nein. Glaub nicht, dass du mehr Erfolg hast. Mrs. Hetfield hat eben gesagt, dass Alistair Pass auf, Keith. Ich könnte stattdessen das Boot zur Schleuse steuern. Dann brauchst du nicht hierher zurück. Du triffst uns dann dort. Wirklich? Warum nicht? Wirst du das schaffen? Ich glaube schon. Ich versuche nicht, durch die Schleuse zu steuern. Keine Angst. Gut, aber sei vorsichtig. Ja. Fahr langsam. Natürlich. Halte dich steuerbords. Auf der rechten Flussseite. Machen wir. Komm nicht zu nah ans Wehr. Pass auf, dass du die Zufahrt zur Schleuse findest. Sicher. Nun, mein Freund, jetzt bist du allein. Ich verstehe von der Sache nichts. Ja, in Ordnung. Ich lass den Motor an. Ich kümmere mich um die Leinen. So weit, so gut. Welche eigentlich zuerst? Kommt nicht drauf an, glaube ich. Die da. In Ordnung. Los, stoß dich ab, wenn du an Bord kletterst. Okay. So, und ab geht die Post. Was ist los? Ich weiß nicht. Was machst du da, um Himmels Willen? Ich glaube, wir fahren rückwärts. Wirklich? Steht auf dem Ding da? Was steht da? Achter aus. Ja, das ist rückwärts. Voraus. Du willst voraus. Ach, ja. Arzt, ja. Das ist besser. Glaubst du, ich habe es beschädigt? Ich glaube nicht. Das werden wir bald wissen, vermute ich. Wieso? Weil es wahrscheinlich untergehen wird. Egal, wir sind unterwegs. Ja. Da kommt ein Boot. Ja, ich sehe es. Das ist aber groß. Ja, ein Ausflugsdampfer, glaube ich. Hauptsache, er bleibt auf seiner Seite. Was bedeutet das? Ich weiß nicht, ich glaube, hallo. Du musst antworten. Meinst du? Keith macht das immer. Okay, schicken wir ihm ein paar. Also los. Ganz schöne Unterhaltung kommt da in Gang. Warum dreht er denn in unsere Richtung? Hm? Es sieht so aus, als steuert er direkt auf uns zu. Tut er das? Mein Gott, er tut es. Das Dings da fährt auf uns zu. Ja, okay, June, okay. Er muss uns doch gesehen haben. Natürlich hat er uns gesehen. Verdammter Idiot! Aus dem Weg! Ob die Tuterei irgendwas bedeutet? Es ist ziemlich nah, findet ihr nicht? Ich weiß, ich habe Augen im Kopf, June. Ich kann sehen. Was glaubt ihr denn, was er macht? Hey, pass auf. Hör dir an, was in diesem Buch steht. Hör zu. Ein kurzes Signal, Kurs auf Steuerbord, in Klammern rechts. Zwei kurze Signale, Kurs auf Backbord, in Klammern links. Drei kurze Signale, Fahrt achteraus. Du hast eben dreimal kurz getutet, stimmt's? Ich glaube. Das bedeutet, dass du rückwärts fährst. Ich fahre nicht rückwärts. Ich weiß, aber du hast ihm gerade mitgeteilt, dass du es tust. Also, zwei kurze Signale bedeuten... Es bedeutet, mach, dass du ihm verdammt nochmal aus dem Weg gehst! Warte, du musst viermal kurz tuten. Viermal? Es bedeutet, ich bin manövrierunfähig. Das kommt der Sache sehr nahe. Das ist es. Entschuldigung, das gilt nicht. Der letzte gilt nicht. Oh, passt auf, passt auf. Oh. Haltet euch fest. Gottes Willen, haltet euch fest. Alles in Ordnung? Ja, ich glaube. Das war jetzt. Was war jetzt? Das war fürchterlich. Ich weiß nicht, wieso er uns verfehlt hat. Alistair. Alles in Ordnung, schon. Wir wären fast draufgegangen, ist dir das klar, Alistair? Du hättest uns beinahe alle umgebracht, du Idiot! Es war nicht allein seine Schuld. Was meinst du damit, es war nicht allein seine Schuld? Verwechslung von Signalen. Hier bleibe ich nicht sitzen. Du bist ja wahnsinnig. Eigentlich müsste alles wieder in Ordnung sein. Ich suche jetzt meine Schwimmweste. Verdammt! Wir sind auf Grund gelaufen, nicht wahr? Scheint so. Ach du lieber Gott. Kannst du freikommen? Ich versuche es. Was machst du denn jetzt schon wieder? Ich habe eine halbe Flasche Handlotion verschüttet. Gib noch mal Gas. Also, was ist hier los? Augenblick, ich nehme den Bootshaken. Alistair, würdest du mir bitte sagen, was du hier machst? Wir sind ein bisschen festgefahren. Festgefahren? Versuch's noch mal! Willst du sagen, du hast uns auf Grund gesetzt? Und nochmal! Nichts. Oh. Mein Gott. Er hat uns auf Grund gesetzt. Hoffnungslos. Ich glaube, wir sitzen wirklich fest. Dieser Mensch hat uns tatsächlich auf Grund gesetzt. Halt den Mund, June. Das ist doch nicht zu fassen! In genau 2 Minuten hat er uns fast niedergebügelt und nun sind wir schiffbrüchig. Wir sind nicht schiffbrüchig, wir stecken nur im Schlamm fest, das ist alles. Ich bleibe nicht eine Minute hier mit euch beiden. Ich bin weg, ich gehe. Versuch's doch, du wirst ganz nass werden und voller Schlamm. Fabelhaft, findet ihr nicht? Ausgesetzt wie auf einer Insel. Was machen wir nun? Was machen wir? Pass auf, ich sage es dir. Ich werde über die Reling klettern. Hilfe! Hilfe! Irgendjemand soll uns helfen! Bitte! Ich werde über die Reling klettern und versuchen zu schieben, wenn du gleichzeitig von rückwärts drückst. Hilfe! Hilfe! June, würdest du bitte den Mund halten? Ich versuche, irgendjemand auf uns aufmerksam zu machen. Aber es ist niemand hier, oder? Wir sind mitten in einem Sumpfgebiet. Also, es gibt keinen Grund, warum wir hier nicht wieder freikommen sollten. Vorausgesetzt, wir verfallen nicht in Panik. Wir haben gerade... Ahoi! Hallo! Was ist das? Irgendjemand da drüben. Hallo! Hallo! Hallo! Hey. Brauchen Sie Hilfe? Oh, danke! Vielen Dank! Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr! Sie sind auf Grund gelaufen, stimmt's? Ich fürchte, ja! Das passiert den Besten. Ja! Augenblick, ich komme rüber. Vorsichtig! Das ist absolut sicher. Überhaupt nicht tief. Oh, Gott sei Dank. Deshalb sind Sie ja aufgelaufen. So, wenn Sie so nett sein würden, den Motor anzulassen. In Ordnung. Okay, jetzt langsam achteraus. Ist so richtig? Jetzt langsam. Bisschen mehr. Bisschen mehr. Genau so, das ist es. Was für ein erstaunlicher Mann. Schaut doch, er schiebt das Boot. Er schiebt das Boot. Es kommt. Weniger. Gas weg. Ha, da schwimmt es wieder. Gut gemacht. Bravo, bravo, bravo. Ach, nur ein bisschen Druck, das war alles. Wir sind Ihnen wirklich sehr dankbar. Na, sind Sie der Kapitän? Ach nein, nur vorübergehend. Ja. Der Kapitän ist an der Gessingschleuse. Ist das Ihre Richtung? Richtig. Stromaufwärts, ja? Das ist unsere Absicht. Vince Grant, erfreut Sie kennenzulernen. Ich bin Alistair Wingate. Meine Frau Emma und June Taylor. Sie ist mit dem Kapitän verheiratet. Sehr erfreut. Darf ich was vorschlagen? Was? Soll ich Sie zur Schleuse steuern? Ja. Oh ja, tun Sie das bitte. Zufällig kenne ich die Strecke sehr gut. Ist ein bisschen gefährlich. Ach so, ja. Ja, wenn Sie wollen. Wundervoll. Unser privater Lotse. Hübsches Boot. Ja. Gut zu handhaben, nicht wahr? Oh ja. Ja, klar. Sie kennen sich mit Booten aus, scheint mir. Ja, von Geburt an. Wirklich? Also gut. Nächster Halt, Gessingschleuse. Gott sei Dank. Endlich in sicheren Händen. Ich bring die Kombüse in Ordnung. Oh, Sie sind die süße kleine Köchin. Oh, ja. Gelegentlich. Ja. Und das ist die wichtigste Person an Bord, die Köchin. Stimmt's, Captain? Ja. Kommen Sie von weit her? Nur aus Hartford. Unser zweiter Tag. Das ist alles ein bisschen neu für uns. Und nun schwimmen Sie, ja? Ach was, wenn Sie erst mal vom Bootsfieber angesteckt sind, Virus Nauticus, dann lässt es Sie nicht mehr los. Ja, ja, bestimmt, ja. Machen Sie Urlaub. Ständig. Ich sage immer, das Leben ist ein einziger Urlaub. Wie wahr? Das Leben ist der Urlaub vom Tod. Ach so? Was machen Sie beruflich, Mr. Grant? Nun, im Augenblick rette ich schöne Damen, die sich in Not befinden. Haben Sie ein eigenes Boot? Nicht mehr. Ich hatte ein 12 Meter langes mit beweglicher Brücke und Doppelschraube. Meistens Kreuzfahrten vor der Küste. Ich habe hunderte von Meilen damit gemacht, kann ich Ihnen sagen. Das Mittelmeer rauf und runter. Was wurde aus dem Boot? Von Haien geschluckt. Haien? Finanzhaien. Ich konnte die Raten nicht mehr bezahlen. Oh. Vermutlich bin ich im Moment das, was Sie als Opfer des Systems bezeichnen würden. Ach du liebe Zeit. Sie sind Geschäftsmann? Ja, mein Mann und Mr. Wingate sind Partner. Wir haben eine kleine Fabrik. Geschenkartikel. Geschenkartikel? Andenken und so. Sie sind also leitender Direktor? Ja. Nun, eigentlich sind wir alle Direktor. Ich bin Direktor, Emma, Mrs. Wingate ist Direktor. Eine hochkarätige Mannschaft. Ja, immer nur das Beste. Seit wann sind Sie leitender Direktor? Erst seit kurzem. Ich komme eigentlich aus dem Showbusiness. Tatsächlich? Tänzerin? Sängerin in erster Linie. Sängerin? Toll. Ich gehörte zu einer Gruppe. Ich war sehr jung damals. Wir hatten unseren ersten professionellen Auftritt in Torquay. Können Sie sich das vorstellen? Ja, Torquay kenne ich sehr gut. Da habe ich dann meinen Mann getroffen. Tatsache. Gehörte er auch zur Gruppe? Oh nein, nein, nein. Der war im Management tätig. Ich glaube, er war für unseren Vertrag verantwortlich. Wie war der Name von der Gruppe? Menschenskind. Ich werde rot, wenn ich das sage. Ach was, wie habt ihr euch genannt? Also, Wir haben uns die Pfefferschoten genannt. Die Pfefferschoten? Bekloppt, was? Wir hatten alle rote Haare damals. Die Pfefferschoten? Wir haben nur die eine Saison gemacht. Wir waren nicht so umwerfend gut, glaube ich. Egal, bald danach habe ich dann meinen Mann geheiratet und das war das Ende meiner Karriere. Tolle Geschichte. Eine wunderbare Welt. Showbusiness. da sind wir. Kessingschleuse. Ist das da hinten Ihr Mann? Ja, ja, das ist er. Einen leitenden Direktor kenne ich überall. Ist das da die Schleuse vor uns? Ja, wenn Sie mir die Bugleine geben, mache ich vorn fest. Sie übernehmen die Achterleine, okay? Ja, in Ordnung. Hallo! Hallo! Wir haben jemanden neu in der Mannschaft! Das sehe ich! Wer? Ein weißer Ritter, der uns gerettet hat, als wir auf Grund saßen. Auf Grund saßen? Es ist okay, Captain. Nichts Ernsthaftes. Kein Grund zur Beunruhigung. Sag nochmal, wie ist das passiert? Ein leichtes Missverständnis bezüglich der Flussetikette. Schließen Sie sie nicht in Eisen, Captain. Das hätte jedem passieren können. So, das wär's. Dieser Mann war einfach wundervoll. Ha, nicht doch. Nun, herzlichen Dank, Mr. Vince Grant. Nett, Sie kennenzulernen, Captain. Ja, Keith Taylor, ja. Sie kennen hier schon alle? Oh ja. Einen Augenblick bin ich nicht da und schon setzen Sie das Boot auf Grund. Naja, wenn ich Ihnen weiter nicht dienen kann, dann mache ich mich am besten auf den Weg. Schon? Wohin wollen Sie? Oh, nichts Bestimmtes. Einfach weiter. Ein bisschen stromaufwärts wandern. Zu Fuß, nicht wahr? Oh ja. Es gibt keinen besseren Weg, den Fluss zu sehen. Naja, will Sie nicht länger aufhalten. Danke fürs Mitnehmen. Nett, Sie kennengelernt zu haben. Kies! Was? Ach so, darf ich Sie zu einem Glas einladen? Ein Glas? Dann möchten Sie etwas trinken auf meine Kosten. Oh nein, Captain, bitte nein. Ich nehme niemals Geld. Nicht, wenn ich nur geholfen habe. Och, nun, es tut mir leid. Ich wollte Sie nicht... Auf Wiedersehen. Kleine Spielregel von mir, wenn Sie nichts dagegen haben. Das ist typisch, Kies. Kies, wenn wir uns bedanken wollen, müssen wir das richtig tun. Wir sollten ihn an Bord bitten und ihm etwas zu trinken anbieten, aber nicht versuchen, ihn mit einem Geldschein loszuwerden. Das ist beleidigend. Doch nicht an Bord. Er hat uns das Leben gerettet. Wir könnten ihm wenigstens etwas zu trinken anbieten. Wir haben nichts an Bord. Wir haben den Wein, den ich gestern gekauft habe. Ach ja. Wir kennen ihn doch gar nicht. Er ist ein rücksichtsvoller, freundlicher Mensch, der keine Mühe gescheut hat, uns zu helfen. Nun, ich will ihn nicht an Bord haben, ich kenne ihn nicht. Wiedersehen! Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Bon voyage! Und nochmals, vielen Dank! Ja. Hören Sie! Hallo? Wir wollen gerade eine Flasche Wein öffnen. Würden Sie ein Glas mit uns trinken? Oh mein Gott. Hätten Sie Lust, uns Gesellschaft zu leisten? Also, dazu sage ich nicht nein. Super! Kommen Sie an Bord! Sehr freundlich von Ihnen. Ich weiß nicht einmal, wie viele Gläser wir haben. Ich weiß nicht, wie der Wein ist. Ich habe ihn im Dorf flussabwärts gekauft. Wahrscheinlich hat er die letzten 3 Jahre im Schaufenster gestanden. Solange er noch flüssig ist? Das ist anzunehmen. Alistair, Kommst du auch mit runter? Ich schrubb das Deck. Oh, Alistair, es ist hoffnungslos mit dir manchmal. Findest du nicht? Ja, ich weiß. Entschuldige. Wirklich hoffnungslos. Nein, genug ist genug. Ich habe sie wirklich genug beansprucht. Na, Unsinn! Ich bin wirklich nur für einen Schluck an Bord gekommen und daraus sind nun einige Flaschen geworden und zwei Mahlzeiten. Und Sie haben es absolut verdient, stimmt's nicht, Kies? Absolut. Das ist das Wenigste, was wir tun konnten. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich mache das Bett für Sie im Salon. Da sehen Sie. Oh, nun, danke schön, Süße, und Gott segne Sie. Ich bin gewöhnt, hart zu schlafen. Ich brauche nicht viel. Sie haben uns vom Felsen gezogen, mit bloßen Händen. Sie haben uns durch Dutzende von Schleusen geschleust. Eine Schleuse. Ja. Also gut, eine Schleuse. Sie waren ein wundervoller Kapitän. Nein, er ist nicht der Kapitän. Nein, er ist nicht der Kapitän, er ist der Steuermann. Verstehe doch, er ist der Steuermann. Egal was. Nur ein Kapitän, hä? Aber klar, Sie sind der Captain. Von mir aus jeder außer Alistair. Der ist wirklich zu überhaupt nichts zu gebrauchen, oder? Ein Glas Wein heute Abend und er fällt aus. Arme Emma. Nicht jetzt. Und Sie sind viele umgekommen, schließlich aus Ihren Erzählungen. Nun, mit Empfehlung von Ihrer Majestät Regierung? Kommandounternehmen, meinen Sie? Ja, Sir. Oh. Heute Nacht werden wir also bestimmt schlafen. Das will ich hoffen. Also, gute Nacht. Bis morgen früh. Vielen Dank fürs Essen, den Wein und Ihre charmante Gesellschaft. Ja, nicht der Rede wert. Gute Nacht, Pfeffer. Sie hat Ihnen also davon erzählt? Ja, hießen die wirklich so? Die Pfefferschoten. Ja. Vier Rotköpfe, ein Lächeln und ein Lied. Sie waren fürchterlich. Die Leute sind in Scharen rausgerannt. Hat mich meinen Job gekostet. Ich hatte sie engagiert. Ja, ja. Sie haben es nicht falsch verstanden, was ich gesagt habe, dass ich der Kapitän bin. Nein, überhaupt nicht. Ich meine, das muss klar sein. Es gibt nur einen Kapitän. Absolut richtig. Man muss sowas klar machen. Die Leute müssen wissen, wer der Chef ist. Klar. Es ist manchmal hart, das auszusprechen, aber dazu braucht es eben einen harten Mann, ja, um das klar zu machen. Sie verstehen, was ich meine. Ich verstehe, was Sie meinen. Ich bin der Kapitän. Das ist mein Boot. Sicher? Das ist meine Frau, okay? Verstehen Sie mich, Mr. Kommando? Meine Frau. Aber sicher. Und da bleibt nichts für Sie, verstanden? Ich habe mir nicht eingebildet, da wäre was, Captain. Gut. So. Okay. Beleidigt? Überhaupt nicht. Ein falscher Schritt. Und ich lasse Sie hochgehen. Boah. Gute Nacht. Gute Nacht, Captain. Auf geht's! Wach auf, mein Herz, und singe! Guten Morgen! Guten Morgen! Raus aus den Federn! Los geht's! Macht schon! Was ist denn? Was ist los? Oh, guten Morgen, Captain. Entschuldigung, habe ich Sie erschreckt? Oh mein Gott. Wie spät ist es? 7:30. Sie wollten heute früh unterwegs sein. Ich dachte, ich wecke Sie. Ach, ja, ja. Sie sind danke. Mittags wieder irgendwo verabredet, oder? Entschuldigung, ich bin ein bisschen... Ja. Ich habe gehört, Sie hatten eine etwas stürmische Nacht, nicht? Tatsächlich? Was haben Sie? Nichts. Ich habe nichts gehört. Nur, dass die Nacht stürmisch war. Sagen Sie, haben Sie was dagegen, Captain, wenn ich noch einen Tag mitfahre? Ach, guter Gott, nein. Nun, es sind jetzt schon 2 Nächte. Sie brauchen es nur zu sagen. Nein, ich kann Sie hier gut brauchen, Vince. Wissen Sie, ich sehe natürlich, dass Sie mit einer Anfängermannschaft geschlagen sind. Das kann man wohl sagen. Captain? Ja? Mir fällt gerade ein, Skipper... Ich weiß nicht, was Sie dazu sagen. Vielleicht hilft es, wenn wir die Aufgaben anders verteilen. Wenn jeder etwas Verantwortung übernehmen muss. Wie meinen Sie das? Ach, wissen Sie, jemand einen Tag am Ruder, den nächsten Tag in der Kombüse. Das schafft mehr Teamgeist. Jeder fühlt, dass er seinen Teil leistet. Ja, ja. Gute Idee. Ich bin zwar nicht so sicher, dass Alistair wieder ans Ruder soll, aber... Nun, wir können mit der Reihenfolge ein bisschen tricksen. Aber Emma oder June sollten es versuchen. Emma, ja? Wir können Alistair in der Kombüse ausprobieren. Er kann für uns kochen. Ja, ja. Also wir müssen uns damit abfinden, dass er überall ein Risiko ist. Er gehört nicht auf den Fluss, stimmt's? Nein, er gehört nicht auf den Fluss. Also Emma ans Ruder, ja. Alistair in die Kombüse. Aber was macht Joan? Vorausgesetzt, sie macht mit. Für den Anfang könnte sie die Kajüte übernehmen. Aufpassen, dass unten im Schiff alles in Ordnung ist. Aufräumen, mehr oder weniger. Ich glaube nicht, dass sie hier... Ich denke, wenn sie sieht, dass jeder seinen Teil übernimmt, Captain... Vielleicht. Okay, was soll ich machen? Natürlich. Ja, was ist noch übrig? Ah, Sie übernehmen das Deck. Das Deck? Ja, Dienst mit Eimer und Feudel. Beweisen Sie ihnen, dass der Captain sich einordnen kann. Ja, richtig. Aber nur für heute, oder? Natürlich. Morgen verteilen wir neue. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Kleine. Wir haben beschlossen, du übernimmst heute das Ruder, Emma. Was? Sie übernehmen das Kommando. Ich? Wir wechseln uns ab. Heute bist du dran. Oh nein. Du hast überhaupt nichts dabei. Vince wird es dir zeigen. Ich zeige es ihm. Also gut, wenn sonst keiner will, muss ich auch durch Schleusen steuern und solche Sachen? Natürlich. Oh. Also gut, wann fange ich an? Wenn du fertig bist. Ich zieh mich an. Du kannst Alistair sagen, er übernimmt die Küche heute. Die Küche? Ja. Alistair? Ja. Oh mein Gott, ich bin gleich wieder da. Ist es okay, Captain, wenn wir ohne Sie ablegen? Ja, machen Sie weiter, Vince. Gut. Großer Gott, was hat dich denn auf die Beine gebracht? Ah. Jemand, der hier herumgebrüllt hat, hat mich auf die Beine gebracht. Oh, tut mir leid. Guten Morgen, sehr aufmerksam von Ihnen. Jetzt sitzen Sie in der Tinte. Bin gleich wieder da. Danke, dass Sie mich geweckt haben, Sie Schuft. Sie haben sowieso nicht viel geschlafen, stimmt's? Sie haben uns gehört? War gar nicht anders möglich. Ach, das dachte ich mir. Dir fehlt nichts, Pfefferschote. Nichts, was nicht mit etwas seemännischer Disziplin wieder in Ordnung kommt. Wundervoll. Also los. Guten Morgen. Ich beobachte die kleinen Fische hier. Hallo. Put, put, put, put, put, put, put. Okay. Put, put, put. Was muss ich tun? Gut. Sie stellen sich dahin. Also, das Erste, was man sich bei einem Boot merken muss, im Unterschied zum Auto... Was macht ihr da? Ich lerne fahren. Vince bringt es mir bei. Oh, das ist schön. Wir übernehmen alle unterschiedliche Arbeiten. Jeden Tag eine andere. Wirklich? Und was machen Sie? Emma unterrichten. Ach so. Übrigens, Sie haben Kajütendienst. Was? Aufräumen. Soll das ein Witz sein? Legen Sie sich nicht mit mir an. Gehen Sie zum Captain. Das werde ich. Ich habe zu Hause genug Kajütendienst. Vielen Dank. Also, zuerst wird der Motor gestartet. Da ist der Starter. So, wollen Sie es versuchen? In Ordnung. Nein. Erst den Schlüssel. Da drehen, sehen Sie? Ja. Gut gemacht. Ja. Lassen Sie meine Hände los. Was? Bitte lassen Sie das, ich schaffe das schon. Wie bitte? Bitte nicht. Ich mag das nicht. Entschuldigung, tut mir leid. Mir auch. Sie sind ganz ungefährdet. Ja, ich weiß. Ich werde nichts unternehmen, wissen Sie. Nicht, solange Sie in der Schwimmweste stecken. So? Sieht ganz so aus, als sei ich zu dem verdammten Kajütendienst verdonnert, ob ich will oder nicht. Wir tun alle was. Oh, sieht ganz so aus. Dann will ich ja nicht stören. Also, das Wichtigste im Umgang mit einem Boot im Unterschied zu einem Auto Emma. Ist die... Emma, hast du kochen gesagt? Ja. Okay, und was koche ich? Was du willst. Sie sind der Koch. Oh nein, das bin ich nicht, wissen Sie? Oh nein, das ist er nicht, wissen Sie? In Ordnung. Alistair, Sie können die Achterleine übernehmen. Wir sind bereit zum Ablegen. Okay. Pfeffer! Was? Kommen Sie rauf und helfen Sie uns beim Ablegen. Wo ist Kies? Er ist unter der Dusche. Was wollen Sie von mir? Ablegen, bitte. Können Sie die Bugleine übernehmen? Ich? Ja, Sie. Oh Gott, das wird ja immer schlimmer. Das gehört zu diesen schrecklichen Dingen, wenn man in See sticht. Was muss ich tun? Komm, ich zeige es dir. Es ist ganz einfach. Also, du bindest das Seil da drüben los. Ja, mache ich. Okay, passt auf. Da wir nun einmal zusammen sind, kann ich euch ja gleich zeigen, wie man das richtig macht. Das heißt, wie die richtige Reihenfolge ist, wenn man von einem Ankerplatz ablegt. Okay? Ich nehme an, ihr habt nichts dagegen, was zu lernen. Ihr wollt die Sache richtig machen, oder? Natürlich wollen wir das. Na klar. Kleine? Oh ja. In Ordnung. Also, einer von euch sagt mir jetzt, was ich hier in der Hand halte. Ein Stück Seil. Falsch. Das ist kein Seil. Möglich, dass Sie das ein Seil nennen, aber es ist kein Seil. Nicht auf dem Fluss. Auf dem Fluss heißt das Trosse. Was ich hier halte, ist die Bugtrosse oder auch Vorschifftrosse. Was Alistair hält, nennt man die Achtertrosse. Das habe ich nicht gewusst. Wie ihr seht, sind beide Trossen jeweils an einem Metallring befestigt. Den nennen wir das Schweinchen. Das was? Ihr verbindet eure Trosse mit dem Schweinchen, indem ihr die Trosse durch das Schweinchen zieht. Ja, so. Und dann belegen wir mit zwei halben Pollern oder einem Schafschäkel, okay? Wirklich? Und Sie machen bitte acht an das Gleiche. So was höre ich zum ersten Mal. Dann passen Sie auf, ihr könnt hier was lernen. Nun, zum Boot selbst. Es ist, wie ihr merken werdet, in verschiedene Sektionen aufgeteilt. Das hier ist das Gaffeldeck. Das Gaffeldeck. Direkt darunter ist der Bereich, den wir Speigat nennen. Ihr zwei schlaft im Speigat. Das habe ich mir gedacht. Wenn man weitergeht, das Bilgendeck, okay? Und darunter, was ihr den Salon nennt, wir nennen das Besan. Und wie nennt man die Küche? Man nennt sie Kombüse, Kleine, das wissen Sie doch. Das hier, das sogenannte Cockpit, nennt man Pflicht. Weiter achtern, wenn man auf das Dach der Pupskabine klettert, unter mir, das ist die Pupskabine, so heißt das Eselshaupt. Und das dort, direkt am Heck, nennt man das Schnüffeldeck, aus einleuchtenden Gründen. Schlussendlich der schmale Gang, der vom Schnüffeldeck an beiden Seiten des Eselshauptes entlangläuft, um die Pflicht herum, nach vorn am Bilgendeck vorbei und sich dann am Gaffel wieder trifft, ist der Backbord und Steuerbord Quetscher. Was für sich selber spricht, nicht? Das bringt dann ja völlig durcheinander. Oh, Sie werden das bald intus haben. Sind Sie sicher, dass das alles stimmt? Wie bitte? Nun, ich finde das komisch. Also ich habe tatsächlich noch nie irgendeines dieser Worte gehört. Ich meine, ich kenne sie zwar, aber nicht in diesem Zusammenhang. Bilge. Und Pflicht. Was meinen Sie? Ich will sagen, es tut mir leid, ich verstehe nicht ganz, was Sie sagen wollen. Naja, also nichts. Naja. Okay, wollen wir mal versuchen? Kleine, Maschine starten. Gut gemacht, Kleine. Also, wenn ich sage los, dann macht ihr beide eure Trossen los. Das heißt, klar von euren Schweinchen, ja. Und wartet auf das Kommando, an Bord zu kommen. In Ordnung? Und los, so schnell wie möglich. Schneller, schneller, Pfeffer! Ja! Ja! Alistair, wo wollen Sie denn hin? An Bord. Haben Sie nicht gehört, Sie sollen auf das Kommando warten? Also warten Sie gefälligst. Wenn Sie hier herumhühnern, wie es Ihnen gefällt, bringen Sie den Steuermann durcheinander. In einer überfüllten Schleuse kann das einen ernsten Zwischenfall verursachen. Ja, Entschuldigung. Ja, das alles basiert auf gesundem Menschenverstand. Das ist nämlich keine Show. Es ist zweckmäßig. Also, jetzt das Kommando. Bugtrosse an Bord, Pfeffer. Sobald Sie an Bord sind, rufen Sie... Bugtrosse an Bord, Captain, sodass unsere Kleine es hören kann. Muss ich das jetzt machen? Ja. Los, Pfeffer, ab geht die Post. Oh, oh, schneller. Oh, okay, fertig. Gut, und was sagen Sie? An Bord, Trosse, Captain. Entschuldigung. Los, sag es. Oh, oh Gott. Bugtrosse an Bord, Captain. Lauter. Ich kann das nicht hören, die Maschine läuft. Lauter. Bugtrosse an Bord, Captain! So ist es. Gut gemacht, Pfeffer. In Ordnung. Also, Alistair, was machen Sie denn jetzt? Ja, ich klettere an Bord. Das Boot fährt sonst ohne mich los. Was haben Sie in der Hand? Eine Leine. Eine was? Eine Trosse. Womit ist Ihre Trosse verbunden? Mit dem Boot. Na, mit dem Schnüffeldeck. Also, wenn Sie sich daran festhalten, ist doch alles in Ordnung. Das Boot kann nirgendwohin, es sei denn, Sie lassen los. Also, auf mein Kommando springen Sie an Bord, mit der Trosse. Und sobald Sie in Ihrer Position sind, Hecktrosse an Bord, Captain, in Ordnung? In Ordnung. Und schon geht's los, Hecktrosse an Bord. Hecktrosse an Bord, Captain. Gut. Alles, was ihr jetzt noch zu tun habt, ist, eure Trossen aufzuschießen. Na, ihr macht mit eurer Trosse einen konzentrischen Kreis an Deck, der nicht mehr als 45 cm Durchmesser hat. Okay, Kleine? Ja. Alles in Ordnung, es ist wunderbar. Also, wenn die beiden endlich fertig sind, dann machen sie langsame Fahrt voraus, drehen Steuerbord und legen ab. Seid ihr fertig? Nein! Nein! Gut, dann fangen wir noch mal von vorne an. Maschine, stopp! Was machen wir denn jetzt? Alistair, bringen Sie Ihre Trosse an Land und belegen sie. Was ist los? Ihr macht das alles noch mal, aber diesmal richtig. Ach du meiner Güte. Kommen Sie, wenn es sich lohnt, etwas zu machen, lohnt es sich, es gut zu machen. Wie heißt dieser Teil des Decks? Bilgendeck. Und das hier? Daffler. Nein. Gaffer. Gaffel. Gaffel. Gut. Worauf stehen Sie? Ich? Ja. Oh, Moment. Es klingt wie Recht und Ordnung. Nein. Pflicht. Pflicht, ja. Seid ihr fertig? Fertig! Alistair? Ja. Na. Ja, ungefähr. Kommen Sie, Alistair. No, wir werden Sie Blitz nennen, Blitz Wingate. Okay. Gut. Und los geht's. Und starten. Bugtrosse an Bord. Los, Pfeffer. Bugtrosse an Bord, Captain. Und Hecktrosse an Bord. Schießen Sie die Trosse auf, Pfeffer. Okay, Captain. Komm schon, Blitz. Ja, bin schon da. Hecktrosse an Bord, Captain. Was? Hecktrosse an Bord, Captain. Ich höre nichts. Lauter! Hecktrosse an Bord, Captain. Nochmal, lauter! Ich kann ihn hören! Also los, nochmal! Abrutsch mir doch dein Buckel runter! Was ist denn hier los? Ah, Captain! Wir zeigen jetzt mal dem Captain, was wir können. Wir lernen gerade, wie man richtig ablegt, Captain. Wir werden fabelhaft. Jedenfalls einige von uns. Okay. Gut. Unser Blitz ist soweit. Vorführung für den Captain. Seht zu, dass sie gut wird. Fertig? Maschine starten. Maschine starten. Trossen los. Ich muss schon sagen, beeindruckend. Bugtrosse an Bord. Bugtrosse an Bord, Captain. Hecktrosse an Bord. Hecktrosse an Bord, Captain. Langsam voraus, Rudergänger. Langsam voraus. Trossen aufschießen und dann an eure Arbeit. Alle Stationen besetzt und bereit, Captain. Hey, ja, gut gemacht. Wie eine militärische Operation. So sollte es sein, oder etwa nicht, Captain? Oh ja, wirklich, sehr beeindruckend. Waren wir nicht gut? Ja, fabelhaft. Er ist toll. Er weiß alles. Komm, sieh dir meine Trosse an. Sie ist wahnsinnig ordentlich und genau 45 Zentimeter, wette ich. Captain, der Kajütendienst ruft nach mir. Ihre, was ist wahnsinnig ordentlich? Ihre Trosse. Hä? Ihre Leine. Das nennt man Trosse, Captain. Wirklich? Im Allgemeinen. Also gut, ich glaube, ich mache mich jetzt an meine Arbeit. Gut. Ich kann nicht viel sauber machen hier an Deck. Solange wir Fahrt haben, ist zu gefährlich. Du könntest die Pflicht machen. Die was? Das hier, die Pflicht. Du meinst das Ruderhaus? Gewöhnlich nennt man das die Pflicht, Captain. Wirklich? Normalerweise. Oh. Sie können möglicherweise das hier machen und dann das Eselshaupt und vielleicht sogar das Bildendeck. Aber ich würde nicht die Quetscher oder das Gaffel versuchen, bis wir wieder festgemacht haben. Nein, Sie haben wahrscheinlich recht. Weißt du, wo der Schober ist? Ja, er ist im Schrank zwischen Besan und dem Speigat. Dem was? Dem Speigat. Ah, okidoki, ja. Nein, Speigat, vorne. Ach ja, dem Speigat, klar doch. Ist das die Bekannte von Ihnen? Wo? Da, Steuerbord achteraus. Hallo! Oh ja, Keith! Mrs. Hatfield ist da! Mrs. Hatfield? Sind wir schon in Slippy? Nein, noch 5 Meilen. Hallo! Dringend! Ein Notfall! Was sagt sie? Hilfe, hallo! Ein Notfall! Klingt wie Notfall. Ach du lieber Gott, gut. Legen wir lieber an, ich hole mein Jackett. Ei, ei, Captain. Alle Mann an Deck, klar zum Anlegen. Kommt, zeigt euch schon. Was ist los? Oh, großer Gott, jetzt geht das wieder los. Achtung an den Trossen. Langsam voraus. Langsam voraus. Es tut mir sehr leid, aber ich musste Sie so schnell wie möglich treffen. Probleme? Es tut mir leid, ja. Ich habe schon den ganzen Fluss abgesucht. Langsam, Steuerbord. Langsam, Steuerbord. Sind da irgendwelche Schweinchen, Mrs. Hatfield? Gut so, das ist genug. Verzeihung, irgendwelche was? Schweinchen! Kleine Eisenringe! Oh, ja, ja, hier sind welche. Nennt man die Schweinchen? Maschine stopp. Maschine stopp. Abstellen. Abgestellt. Nicht vergessen, belegen mit 2 Schafsschäkel. Ei, ei, Sir! Ja, ja, schon gut. Sehr beeindruckend. Was ist los, Mrs. Hatfield? Haben Sie von einem Notfall gesprochen? Ja. Gehen Sie bitte aus dem Weg, gnädige Frau. Kann ich an Bord kommen? Ja, natürlich. Erlauben Sie? Ich hoffe, die Geschäfte halten uns nicht zu lange auf. Danke Ihnen. Bisher hat keiner von uns etwas vom Urlaub gehabt. Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Kommen Sie in die Kajüte. Willst du mitkommen, Alistair? Nein, danke. Es ist schließlich auch deine Firma. Ich dachte, das würde dich interessieren. Ich glaube nicht, dass sich Alistair überhaupt für etwas interessiert. Nun, ich glaube, ich nutze die Gelegenheit, um einzukaufen. Soll ich Ihnen eine Liste machen? Das wäre sehr hilfreich, Kleine, danke. Ich überprüfe mal die Vorräte, wenn ich da nicht störe. Es könnte sein, dass Sie Geld brauchen. Das könnte sein. Gut, wenn Sie ein braver Junge sind und sich gut benehmen, gebe ich Ihnen was. Also, bis gleich. Bis gleich. Na Blitz, was steht für heute Abend auf dem Speisezettel? Eintopf. Lecker. Ist das nicht eine langwierige Sache, einen Eintopf zu kochen? Nur wenn der Büchsenöffner klemmt. Ach so. Wir sind ganz gut ausgerüstet. Eier, Brot und Milch, das ist alles. Behalten Sie das im Kopf? Und das behalte ich im Kopf, Kleine. Haben Sie Geld dabei? Ich bin gerade dabei, ihn zu versorgen. Was ist denn los da unten? Klingt sehr ernst. Oh Gott, also, wie viel brauchen Sie? Sind 30 Pfund genug? 30? Der kauft nur ein paar Eier. Nun, vielleicht sieht er was, was ihm gefällt. Also er wird doch keine 30 Pfund ausgeben. Ich vertraue ihm. Herzlichen Dank, Pfeffer. Darum geht es nicht. Ich bin sehr vertrauenswürdig, Kleine. Das ist mein Problem. Das hat mich zum Opfer des Systems gemacht. Na dann, bis nachher. Also wirklich, 30 Pfund? Es sind meine 30 Pfund und ich mache damit, was ich will. Es sieht so aus, als müsste ich zurück. Oh nein. Es tut mir leid. Für wie lang? Nur bis heute Abend. Ich muss auf den Tisch schauen. Die Sache scheint Martin Cook über den Kopf zu wachsen. Ist es ernst? Sehr ernst. Es riecht nach Streik. Streik? Streik. Ab 2 Uhr heute Nachmittag. Oh nein. Es sei denn, die Firmenleitung gibt nach. So ein Unsinn. Die beste Auftragssituation des Jahres. Und die entscheiden sich für Streik. Diese Hunde. Naja. Es ist die Undankbarkeit dieser Leute, die mich aufregt. Die pure Undankbarkeit. Ich weiß, ich weiß. Ohne uns säßen sie auf der Straße. Arbeitslos. Ich weiß, ich weiß. Ist denen das nicht klar? Alistair, hast du gehört? Sie haben einen Streik ausgerufen. Aha. Falls dich das überhaupt interessiert. Deshalb musste ich Sie früher treffen. Völlig in Ordnung, Mrs. Hetfield. Das haben Sie richtig gemacht. Um rechtzeitig zurück zu sein. Richtig. Denn nach 2 Uhr bin ich auch im Streik. Wie bitte? Ich streike auch. Es ist einstimmig beschlossen. Sie streiken? Seien Sie nicht albern, Mrs. Hetfield. Sie gehören doch zu uns. Nein, genau genommen, Mrs. Taylor, gehöre ich eigentlich zu denen. Da haben wir es. Alle fallen mir in den Rücken. Tut mir wirklich sehr leid, dass es so weit kommen musste. Kommen Sie, Mrs. Hetfield. Vince übernimmt das Kommando. Hat keinen Sinn, Alistair, dir das Kommando zu übergeben. Nee. Du bist ein geknicktes Schilfrohr, mein Lieber. Ein geknicktes Schilfrohr. Mit dir habe ich zu reden, wenn ich zurück bin. Kommen Sie, Mrs. Hetfield. Natürlich, Mr. Taylor. Also, ich genehmige mir ein Schläfchen, bevor Vince zurückkommt und mit uns Kiel holen übt. Ich nehme an, du gehst nicht mit ihm. Ich glaube nicht, dass ich sehr nützlich wäre. Vielleicht könntest du etwas tun. Das Schlimme ist, ich verstehe beide Seiten. Ist das nicht gut? Nicht in diesem Fall. Es bedeutet, sie würde nicht auf mich hören. Die Einzigen, auf die man in dieser Welt hört, sind die Radikalen. Weil sie die Einzigen sind, die laut genug schreien. Großartig. Wirklich großartig. Hey, der Captain hat mir gesagt, dass er dringend weg musste. Ja? Oh, hallo. Das ist Fleur, eine sehr gute Freundin von mir. Ach, wie nett. Hi. Oh. Hallo! Das ist Emma, genannt Kleine, das ist June, genannt Pfeffer und das ist Alistair, genannt Blitz. Das hier ist Fleur, auch bekannt als die fantastische Vogelfrau. Hallo. Hallo. Was um Himmels Willen schleppt ihr da an? Oh, ich dachte, eine kleine Feier würde uns gut tun. Ich habe etwas Betriebsstoff mitgebracht. Betriebsstoff? Also Medoc, Chablis, Sauternes, Chateau Oberammergau und diese Art Betriebsstoff, was ich in dem kleinen Laden bekommen konnte. Haben Sie Eier eingekauft? Nein, habe ich nicht. Das Brot, die Milch? Verdammt, ich habe gewusst, da war noch was. Wie viel Betriebsstoff haben Sie denn gekauft? Wie viel Geld haben Sie mir gegeben? 30 Pfund. Ja, so viel habe ich bezahlt. Toll, gut angelegt. Ich wusste, dass Sie einverstanden sein würden. Psst, Vince. Was ist? Ein Taucherchen. Ein was? Ein Taucherchen, ein Haubentaucher, ein wunderschöner Vogel. Ich sagte ja, sie ist die Vogelfrau. Wer ist das? Eine Freundin von mir. Man findet viele Freunde auf dem Fluss. Emma, was ist hier los? Ich weiß nicht. Hey, Fleur, gib mal die Flaschen rüber. Vince, jetzt ist er weg. Ah, lass doch den blöden Vogel. Wir veranstalten jetzt eine Party. Augenblick, wer hat dir gesagt, dass wir eine Party veranstalten? Pass auf, Pfeffer, wir haben hier nichts zu tun, bis der Captain zurück ist. Wir können nicht ablegen, wir können aber auch das Boot nicht ohne Aufsicht lassen. Also, warum sollen wir keine Party veranstalten? Fleur, komm mit runter. Komme schon. Hey, er veranstaltet immer Partys. Mit anderer Leute Geld offensichtlich. Na schön. Na schön. Veranstalten wir eine Party. Hallo. Hallo. Mögen Sie keine Partys? Doch, manchmal schon. Sie sitzen seit Stunden hier oben, stimmt's? Ich habe Sie beobachtet. Ach ja. Kommen Sie doch mit runter. So viel Frauen und nur Vince. Fürchterlich. Ich bin sicher, er wird damit fertig. Wie meinen Sie das? Ich bin überzeugt, Vince kann problemlos drei Frauen glücklich machen. Oh ja, sicher. Für Vince gilt, je mehr, desto besser. Ich habe Zweier, Dreier, Vierer und Fünfer erlebt. Viele Leute in einem Bett. Es ist eigentlich unhygienisch. Interessieren Sie sich für Vögel? Vögel? Verstehe nicht viel davon, tut mir leid. Ich anfangs auch nicht. Aber dann habe ich ein Fernglas bekommen und das hat mir eine völlig neue Welt eröffnet. Das kann einen unheimlich gefangen nehmen. Ich meine, das Taucherchen zum Beispiel, das ich vorhin gesehen habe, das hat den ganzen Tag ziemlich sinnvoll gemacht. Mhm. Natürlich, eigentlich bin ich hinter dem Königsfischer her. Das ist das Größte überhaupt. So. Zwei- oder dreimal habe ich einen Reiher gesehen, das war unwahrscheinlich, aber eigentlich bin ich hinter dem Königsfischer her. Das ist der Vogel auf dem Fluss. Wirklich unglaublich. Sind Sie mit Pfeffer verheiratet oder mit der anderen? Mit der anderen? Mit Emma? Ja, das habe ich mir gedacht. Warum? Ich weiß nicht. Sie passen zusammen. Was machen Sie? Wann? Beruflich. Nichts von Bedeutung. Ach, Sie sind arbeitslos. Stimmt's? Nein. Ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Mein Vater ist unbeschreiblich reich. Toll. Sie sehen sehr unglücklich aus. Sie müssen was trinken. Ich glaube nicht. Ich... Ach, kommen Sie. Zwei Gläser und schon wird mir schlecht. Dann trinken Sie eben nur eins hier. Sehr gut. Vince hat eingekauft. Er hat vielleicht kein Geld, aber den unwahrscheinlichsten Geschmack. Eine tödliche Mischung. Fabelhaft, danke. Trinken Sie aus. Ich will Sie nicht betrunken machen. Das ist anständig von Ihnen. Hätten Sie Lust, mit mir zu tanzen? Oh, nein, ich tanze nicht. Los, kommen Sie. Also, ich habe nie richtig... Nein, danke. Bitte, bitte. Ich find's schön. Ich würde sehr gern mit Ihnen tanzen. Warum? Ich würd's halt gern. Ich kann nicht tanzen. Das ist mir egal, ich kann's auch nicht. Ja, also... Kommen Sie. Bitte. Also, ich tauge wirklich zu nichts. Es ist sowieso langweilige Musik, finden Sie nicht? Sie gehört Keys. Es klingt doch nicht wie Musik, die Sie gern hören. Hey... Sie tanzen fabelhaft. Ja. Aha, aha. Sehen Sie, Sie schulden mir ein Pfund. Ja, in Ordnung. Was? Ich habe mit ihr gewettet, dass sie dich nicht zum Tanzen kriegt. Sie hat gewonnen, ich habe verloren. Es war ganz einfach. Das ist wirklich unglaublich. Oh, das ist der richtige Platz an Deck. Du hast mich mit Vince allein gelassen. Entschuldige. Angesichts der Tatsache, dass wir keine gute Musik an Bord haben, haben wir beschlossen, unsere eigene Musik zu machen. Wir haben das Glück, zu unserer Unterhaltung an Bord zu haben, June, ehemaliges Mitglied der einmaligen Gruppe, die Pfefferschoten. June ist einverstanden, uns mit einigen ihrer Nummern zu beglücken. Sie ist einverstanden? Ja. Sie wird es versuchen. Ein Augenblick, wartet. Ich brauche ein Kostüm. Ohne Kostüm bin ich keine Pfefferschote. Haben Sie Kostüm mit? Nein, was Ähnliches. Ich finde was Ähnliches. Es ist sehr komisch. Ihr werdet es mögen. Hallo, Blitz. Hallo. Ein Glas für unseren Blitz. Nein. Komm schon, Alistair. Wenigstens einmal sei ein bisschen lustig. Trink was. Hier, nimm. Du weißt, was dann passiert. Ja, ich weiß, was dann passiert. Los, Pfeffer, auf was warten wir? Runter mit den Klamotten! Augenblick noch! Ist das nicht eine Wahnsinnsparty, Kleine? Es ist eine Wahnsinnsparty, Wiss. Also, passt auf! Bravo, die Pfefferschoten auf die Bühne. Hört doch zu. Ihr müsst natürlich eure Fantasie mitspielen lassen. Oh, Schande! Ihr müsst euch vorstellen, ich sei 17. Juhu! Ach, du ahnst es nicht. In Ordnung? Ja! fertig. Hier kommen die Gepa-Schutern! Vier scharfe Gepa-Schutern! Dubi-dubi-dum-dum-dum-dum-dum. Wir singen und bringen Erinnerungen voller Lächeln und Sinnen und auch ein paar Tränen. Dum, dum, dum, dum. Hier kommen die Pfefferschoten. Ich bin June, die schärfste der Schoten. Wir singen und singen dazu. Tupi, tupi, tupi, du. Meine Brüder Robin und Roy und die kleine Schwester Joy. Hier kommen die Pfefferschoten, vier scharfe Pfefferschoten. Dubi, dubi, dum, dum, dum, dum, dum, dubi, dum. June. Oh, er ist zurück. Was machst du da? Was zum Teufel machst du da? Es ist Kabarettzeit. Was soll das? Ich hab dich bis ins Dorf gehört. War ich so laut? Ach, laut. Ungefähr 50 Leute haben vom Parkplatz hinter der Kneipe aus zugesehen. Wirklich? Wir können deinen Hut herumgehen lassen. Was ist hier eigentlich los? Was geht hier vor? Nur eine kleine Party, Kip. Ihr seid ja alle sturzbesoffen. Möchten Sie was trinken? Wer zum Teufel ist das? Das ist eine Freundin von mir, Fleur. Das ist Mr. June, Keith. Zieh dir was über, verdammt nochmal. Oh, Gies, hör doch auf. Wir sind ein bisschen lustig und das ist alles. Lustig? Sie hat uns nur ihre Pfefferschoten gezeigt, Captain. Ich glaube, das reicht jetzt. Oh, Gies, kannst du dich nicht erinnern? Hier kommen die Pfefferschoten. Wir schaffen. Ich habe einen schweren Tag hinter mir. Das war bestimmt der schlimmste Tag meines ganzen Lebens. Ich habe die wirklich amüsante Erfahrung machen müssen, von meinen eigenen Angestellten aus meiner eigenen Fabrik ausgesperrt zu werden. Ich habe heute Nachmittag 4 Stunden damit verbracht, mit dem Gesicht gegen den Zaun gepresst, mit Ray Duffy zu verhandeln. Ich bin müde. Ich bin wütend. Und ich bin frustriert. Das Letzte, was ich möchte, ist zurückzukommen und Zeuge sein, wie meine Frau halbnackt auf dem Dach eines gemieteten Bootes herumtanzt und sich vor einem Publikum von schadenfrohkichernden Fremden zu einem verdammten Idioten macht. Also komm da runter, aber plötzlich. Du bist jämmerlich und peinlich. Wie kannst du es wagen, so mit mir zu reden? Wie kannst du es wagen? Du widerlicher Versager! Beruhigen Sie sich, Captain. Und Sie verschwinden die aber plötzlich. Wie bitte? Hauen Sie ab. Und die da auch, egal wer sie ist, haut ab, alle beide. Ich hab ihn durchschaut, ich hab ihn durchschaut. Verschwindet! Woher nimmst du eigentlich das Recht, andere Leute so herumzukommandieren? Ich diskutiere nicht, ich befehle, verschwindet! Du Versager! Versager! Also gut. Fleur, es wird Zeit, dass wir gehen. Wo wollen Sie hin? Wenn der Captain sagt, wir müssen gehen, dann müssen wir eben gehen. Unsinn. Er ist der Captain. Das ist Gesetz auf dem Fluss. Gehorsam gegenüber dem Kapitän. Ach, hören Sie, Vince, beachten Sie Keith gar nicht. Sie haben doch gehört, er hat uns aufgefordert, von Bord zu gehen. Und wir fordern Sie auf zu bleiben. Also setzen Sie sich. Nein, nein, nein, hören Sie. Lassen Sie mich das erklären. Ihr seid eine Mannschaft. Und ihr habt eine bestimmte Person zum Kapitän gewählt. Folglich hat dieser Mann absolut das Recht, jemanden von Bord zu schicken. Gewählt? Wir haben ihn nicht gewählt. Ihr habt ihn nicht gewählt? Natürlich nicht. Er hat sich selbst dazu gemacht, wie immer. Jedenfalls haben wir ihn nicht gewählt. Nun, wie dem auch sei. Er hat nicht mehr Recht, sich Kapitän zu nennen, als jeder von uns. Alistair und ich haben die Hälfte von dem Boot hier bezahlt. Wir können uns genauso gut Kapitän nennen. Ja, aber ihr könnt nicht alle 4 Kapitän sein. Einer muss die Leitung übernehmen. Gut, dann haben wir das Recht, jemanden zu wählen. Also, lasst uns wählen. Ja, wählen wir. June, kommst du schlafen? Augenblick noch. Was? Wir wählen einen Kapitän. Wir haben das Gefühl, dass es Zeit wird, einen Kapitän zu haben. Worüber redest du, verdammt nochmal? Hier ist seine Mütze. Wer will sie haben? Sei vorsichtig damit. Ey, nicht anrühren, nicht bevor du gewählt bist. Möchtest du zur Wahl vorgeschlagen werden? Ich habe es nicht nötig, gewählt zu werden. Das ist meine Mütze. Dies möchte in Betracht gezogen werden. Noch mehr Kandidaten? Emma, Alistair. Also, ich möchte Vince vorschlagen. Oh nein. Vince? Worüber redest du eigentlich? Ich schlage Vince vor. Hör zu, fang nicht so an. Jeder, der mit Vince als Kapitän einverstanden ist, soll bitte seine Hand heben. June, ich warne dich. Wenn du das weitertreibst, verlasse ich das Boot. Und zwar auf der Stelle und du bleibst hier. Mir reicht es für heute. Wer stimmt für Keith? Niemand? Weißt du, Kies, ich glaube, keiner will für dich als Kapitän stimmen. Ich stimme für den Captain. Ich halte zum Captain. Vielen Dank. Also, Stimmen für Vince. Wer stimmt für Vince? Ich. Ich. Und ich. Ja, das sieht so aus, als wäre Vince unser neuer Kapitän. Nein, das ist er nicht. Er hat überhaupt kein Recht, hier zu sein. Du, fang nicht wieder damit an. Es war eine ehrliche Wahl und du hast verloren. Also, benimm dich wie ein Gentleman und akzeptiere deine Niederlage. Es sah allerdings ziemlich einstimmig aus, Kies. Absolut nicht. Sie haben für mich gestimmt oder etwa nicht? Na ja. Alistair, was ist mit ihm, was ist mit seiner Stimme? Du würdest doch für mich stimmen, oder? Alistair, willst du für Kies stimmen? Ja und nein, also wirklich. Mein Gott, das hätte ich mir denken können. Gut, herzlichen Glückwunsch für unseren neuen Kapitän. Jetzt können wir dich nicht mehr über Bord werfen, oder? Nun, also sehr ungern. Ich nehme das nicht hin, versteht ihr? Ich akzeptiere das nicht. Morgen hole ich die Polizei. Also, auf den neuen Kapitän! Auf den Kapitän! Danke, Eine Rede! Ich will tun, was ich kann. Wenn ihr immer noch die Absicht habt, weiter stromaufwärts zu fahren... Aber natürlich! Ich verspreche, euch alle heil zur Armageddon-Brücke zu bringen. Und vielleicht auch zurück. Das ist noch nicht das Ende. Auf gar keinen Fall. Wohin gehst du? In ein Hotel. Ich übernachte da. Kies, nur hör doch auf. Komm, sei nicht kindisch. Kies, ich finde nicht, dass du so gehen solltest. Lass mich in Ruhe, du. Ich will nichts mehr von dir hören. Du hast mich im Stich gelassen. Überall in der Fabrik hier. Wir sind fertig, das wär's. Kies. Unsere Partnerschaft ist beendet. Unsere Freundschaft auch. Kies, nein. Das ist Meuterei. Rechtlich gesehen ist das Meuterei. Einen Kapitän gegen seinen Willen abzusetzen ist Meuterei. Morgen komme ich zurück. Das ist eine Sache für die Polizei. Ich hole die Polizei. Das ist alles deine Schuld. Ehrlich, wir hätten ihn nicht gehen lassen sollen. Er ist kein schlechter Kerl. Wirklich nicht. Er ist nur... Ach, Alistair, du halt doch deinen Mund. Du windelweiches Nichts, du. Spricht sie mit mir? Ja. Ja, habe ich mir gedacht. Also, entschuldigt mich. Ich bin ein bisschen... Entschuldigt mich. Gute Nacht. Gute Nacht. Er hat nur 2 Gläser getrunken. Na schön. Ich glaube, ich helfe ihm besser. Hast du gesagt, wir fahren stromaufwärts? Richtig. Prima. Dann kann ich nach dem Königsfischer Ausschau halten. Ich glaube, ich gehe besser und heitere die Kapitänswitwe auf. Viel Spaß. Richtig. Komm in 20 Minuten und mach mit. Ach, Vince, nein. Ich bringe ihr ein paar Knoten bei. Ach, du ahnst es nicht. Du, das ist nützlich für die Leute. Gute Nacht. Warum ist bei uns nie was normal? Wäre toll, wenn wir normal wären. Das ist schlecht. Hi, Alistair. Oh, hallo. Mein Gott, sind die beiden am... Ja. Ach du meine Güte. Sie lehnen das ab? Naja, also, schlussendlich. Wissen Sie... Weiß ich es nicht genau, wissen Sie? Nein, für mich ist das schon eine Menge. Jedenfalls sollten Sie etwas weniger laut dabei sein. Offensichtlich ist er ein richtiger Mann, Vince. Stimmt's? Ich meine, das ist Vince. June unten und sie warten oben. Selbst Emma ist von ihm beeindruckt. Er ist sehr sicher. Leute, die das ausstrahlen, sind immer attraktiv. Naja, offensichtlich strahle ich das nicht aus. Emma hat geglaubt, sie wären so. Es ist nicht so, dass ich nicht sicher und bestimmt sein möchte. Aber selbst wenn ich positive Ideen habe, Träume, wenn Sie so wollen, ich neige dazu, sie nicht ausdrücken zu können. Irgendwie. Zum Beispiel vor ein paar Nächten, da saß ich hier mit Emma und versuchte ihr irgendeinen verrückten Gedanken zu erzählen, von dem ich annahm, er würde sie glücklich machen. Aber ich konnte es einfach nicht über die Lippen bringen. Blöd. Was war es? Ihr Gedanke? Ach, mein Gedanke? Ach, wissen Sie, Ihnen kann ich es eigentlich erzählen. Ich dachte, wir würden stromaufwärts fahren. Ja, bis zu einer Insel und dann vom Boot aus. Ohne was anzuhaben, wissen Sie. Nackt. Ja, nackt. Und also wir würden vom Boot aus schwimmen und wir würden zu dieser Insel schwimmen. Und dann ins Schilf kriechen, ja? Und, ja, Sie verstehen. Miteinander schlafen. Ja, das ist es. Sehen Sie, Ihnen kann ich das erzählen. Einer völlig Fremden. Es ist ganz einfach. Eine schöne Vorstellung. Sie hätten es ihr erzählen sollen, sie hätte es gemocht. Nein, nein, sie wäre nicht sehr interessiert gewesen, glaube ich. Warum? Sie kann nicht schwimmen. Dann machen Sie mit der Rettungsschwimmen. Wissen Sie, wie das geht? Nein. Sie treibt auf dem Rücken im Wasser und Sie schwimmen auf dem Rücken, unter ihr. Ah ja? Dann legen Sie Ihre Arme unter Ihre Arme. Mhm. Halten Sie hier mit dem einen Arm. Ah ja. Mit der anderen Hand halten Sie vorsichtig Ihr Kinn hoch. Ja, ja, ich verstehe. Ich verstehe. Und auf diese Weise fühlt sie sich sicher. Hilflos, aber ohne Angst. Ich glaube nicht, dass Sie in irgendeiner Weise ein negativer Mann sind. Überhaupt nicht. Also gut, wollen Sie es versuchen? Was? Schwimmen. Kommen Sie mit? Oh, nein, nein, nein, bitte, einen Augenblick. Oh. Ach, jetzt sind Sie negativ. Nein, das bin ich nicht. Aber wissen Sie, ich meine, irgendwie muss es einfach mit Emma sein. Ich meine, Sie sind wahnsinnig attraktiv und nett und... Ach Gott. Aber es muss mit Emma sein? Ja. Okay, in Ordnung. Nichts mehr zu sagen, oder? Also, gute Nacht. Tut mir leid. Gute Nacht. Ja, ja, gute Nacht. Ich hoffe, Sie haben diesmal Ihre Wette nicht verloren. Also los. Lasst euch sehen. Guten Morgen, guten Morgen. Alle Mann an Deck. Los, ihr faule Bande. Ich bin da. Ich weiß nicht, was die anderen machen. Ich bin da. Gut, Pfeffer. Du hast einen geringen, unfairen Vorteil vor den anderen, aber egal. Guten Morgen. Morgen. Es ist nicht ein scheußlicher Tag. Ja, es war so schön bis heute. Wir lassen uns doch nicht von einem bisschen grauen Wetter deprimieren, oder? Also los, kommt schon. Oh Gott, es wird ja immer früher. Wir wollen los, Blitz. Oder haben Sie andere Pläne? Ja, ohne Frühstück. Wir frühstücken unterwegs. Kleine in die Kombüse. Nein, ich habe keine Lust. Also wenn du einen kleinen Marsch am Ufer vorziehst, du brauchst es nur zu sagen. Wir setzen dich dann ab. Oh, ich verstehe. Gut, fabelhaft, okay. Sieht so aus, als hätte ich Küchendienst. So ist es. Aber ich hoffe, morgen ist jemand anderes dran. Kleine, hä? Sollten wir uns nicht angewöhnen, Captain zu sagen? Was meinst du? Wir wollen doch nicht nachlässig werden, oder? Nein, Captain. Gut. Klar an den Trossen, Bug und Heck. Fleur, kannst du das Ruder übernehmen? Das pinkel ich dir in den Sand. Maschine starten. Maschine starten, Captain. Klar an den Trossen. Klar an Bugtrosse, Captain. Moment, eine Sekunde. Los, Blitz, halbe Ration heute Abend, wenn du dich nicht schneller bewegst. Klar an Hecktrosse, Captain. Vorschiff los. Vorschiff los, Captain. Achterschiff los. Bugtrosse an Bord. Bugtrosse an Bord, Captain. Hecktrosse an Bord, Captain. Langsam voraus. Langsam voraus, Captain. Sieh zu, dass das Frühstück kommt, Kleine. Genau das mache ich, Captain. Volle Kraft voraus jetzt. Volle Kraft voraus, Captain. Brücke voraus, Captain. Ah, die Armsünderbrücke. Klar für Anlegemanöver, Bug und Achtern. Halt dich längsseits der Insel. Wir sollten nicht weiterfahren. Wir kommen zu nah ans Wehr. Das hier bringt's. Ist nicht gut zum Anlegen. Tu, was ich dir sage. Ei, ei, Captain. Entschuldige, dass ich was gesagt habe. Klar an den Trossen. Bugtrosse belegen. Oh. Lustpfeffer, spring. Oh. Oh, das ist ja widerlich schlammig hier. Hecktrosse belegen. Oh, Scheiße. Kein guter Platz zum Anlegen, Captain. Kannst du zurück an Bord, Pfeffer? Versuch's mal. Okay. Du nicht, Blitz. Warte da. Das hier ist eine Insel. Stimmt es? Das stimmt. Bugtrosse an Bord, Captain. Blitz? Ja? Wirf die Trosse an Bord. Möchte dir was zeigen. Ja, okay. Achtung. Aufpassen. Danke. Okay. Volle Kraft voraus. Volle Kraft voraus, Captain. Hey, was ist denn los? Vince, warte mal. Bring uns zur Strommitte, dort ankern wir. Hey, verdammt nochmal. Vince, du hast Alistair zurückgelassen. Das ist genug, Maschine stopp. Maschine stopp, Captain. Du hast Alistair zurückgelassen. Hilfe! Was ist los? Emma! Was macht Alistair denn da? Ich glaube, man hat mich hier ausgesetzt. Vince, was macht Alistair da? Blitz! Ja! Die Mehrheit der Mannschaft war der Meinung, dass du ein bisschen weich würdest. Ein bisschen schlapp, weißt du? Ach so, ja. Wir haben uns also gedacht, du könntest etwas Abhärtung vertragen. Ach so. Augenblick mal, was meinst du mit wir? Wer ist wir? Spricht da jemand? Captain? Oh, Kleine. Was macht mein Mann da auf dieser Insel? Wir härten ihn für dich ab, Kleine. Also vielen Dank, aber ich will ihn nicht abgehärtet. Captain, er war weich und schlapp, als ich ihn heiratete. Und er gefällt mir so. Also, holen Sie ihn bitte zurück an Bord, Captain, bitte. Gesuch abgelehnt, Kleine. Fang mit dem Abendessen an. Ich fange mit gar nichts an, bevor nicht mein Mann wieder an Bord ist. Je eher du was kochst, desto eher ist er zurück. Du hast die Wahl. Nein! Na, wartet. Kannst du mich hören, Blitz? Ja. Morgen ist unser letzter Tag stromaufwärts. Wir haben nur noch ein paar Meilen bis zur Armageddonbrücke. Danach kehren wir um. Strom ab! Das bedeutet, dass das Boot sich ganz herumdreht. Das heißt, was jetzt Backbord ist, wird Steuerbord. Und was jetzt das Heck ist, wird unser Bug. Hä? Na, wird wohl ein bisschen dauern, bis man sich dran gewöhnt hat. Ihr alle braucht Training. Also, von morgen ab wird aus Backbord Steuerbord. Und aus Steuerbord wird Backbord. Genauso wird aus unserem Heck der Bug. Und aus unserem Bug unser Heck. In Ordnung! Weitermachen! Komm mit, Fleur! Ei, ei, Captain! Er ist verrückt. Er ist völlig verrückt. Für mich klingt es ziemlich logisch. Vince, warte, warte! Wir haben einen Verrückten an Bord. Alistair! Ja? Was willst du nun machen? Hier sitzen und auf Rettung warten, nehme ich an. Du kannst da nicht bleiben! Ich habe keine große Wahl. Du kannst schwimmen. Aber doch nicht in dem Wasser. Es ist gefährlich. Wir sind sehr nahe am Meer. Alistair, sei verdammt nochmal nicht so phlegmatisch. Man hat dich gerade vom Boot geworfen, für das du bezahlt hast. Und zwar mit dem Urlaubsgeld, das wir gespart haben. Und nun bist du auf einer einsamen Insel ausgesetzt worden, ohne was zu essen, ohne zu trinken und ohne ein Dach. Und du sitzt da herum. Er hat ganz recht, du bist schlapp. Hör mal zu, es nützt mir doch überhaupt nichts, wenn ich vor Wut brülle und meinen Kopf gegen die Pinsel schlage. Ich versuche einfach, das Beste daraus zu machen. Das ist alles. Okay. Hunger! Hunger! Hunger! Ich fange besser mit dem Kochen an. Alistair! Ja? Alistair, sie sind alle drei zusammen im Bett. Was habe ich mir gedacht? Ich sollte auch mitmachen. Und was hast du gesagt? Ich habe gesagt, ich wolle lieber den Abwasch machen. Ja, sehr gut. Alistair, ich habe große Angst. Was geht hier vor? Ich denke, das nennt man einen endgültigen Untergang der Zivilisation. Ich habe eine Büchse Bohnen für dich. Du bist eine geniale Frau. Hier, fang das! Ja. Ich hab sie, ich hab sie. Kann ich irgendwie helfen? Ich hab gerade... Ich glaube, wir müssen uns morgen früh mal unterhalten. Hören Sie, Sie können mich nicht einschüchtern. Nein. Wir müssen uns morgen was ausdenken für dich, findest du nicht? Ich weiß was. Oh, was denn? Wir lassen sie über die Planke gehen. Das wäre doch lustig. Hilft dir, ein bisschen schwimmen zu lernen. Richtig. Strafe mit erzieherischer Wirkung. Das mag ich. Kommt auf allen guten Piratenschiffen vor. Die Planke, das ist es. Oh, ich gehe nicht. Auf gar keinen Fall gehe ich über die Planke. Ab durch die Mitte. Schlaf schön. Nein, es tut mir leid. Nein, niemals. Träum süß, Blitz. Genieß dein Abendessen. Ja, und wo ist der Büchsenöffner? Ah, guten Morgen, Blitz. Ja, guten Morgen. Gut geschlafen? Na, bestimmt. Wir sind gleich längsseits, um dich an Bord zu nehmen. Raus mit euch! Höchste Zeit, uns auf den Weg zu machen. Du bist wirklich unverwüstlich, Captain. Das kann nicht gesund sein. Was hast du da, Bootsmann? Eine Piratenflagge. Ah, die sieht gut aus. Ja? Pass auf, Blitz, wir kommen. Das habe ich gerade auf dem Boden gefunden. Wer ist dafür verantwortlich? Wer hat das mit meinem Unterrock gemacht? War das deiner? Natürlich war das meiner. Hast du das gemacht? Ja. Also, du zerstörerische Kleine, du, das hast du mit meinem Unterrock gemacht? Du hast eine Flagge aus meinem seidenen Unterrock gemacht? Boshaft, das ist es. Abgrundtief boshaft. Also gut, das reicht, Pfeffer. Hast du gesehen, was sie gemacht es hat? Es reicht jetzt. Ja, aber hast du gesehen, was sie mit ja, meinem Ja, Captain. Wenn du mit ihr sprichst, hast du ja, Captain oder nein, Captain zu sagen. Hast du das verstanden? Ja, Captain. Ist das in deinem dicken Schädel drin, du blöde, hässliche, mittelalterliche